Leute. Wir unterbrechen ganz kurz für einen Aufruf. Warum flüsterst du? Ich weiß nicht, weil ich das Gefühl habe, dass wir hier was Konspiratives machen. Okay. Also, wir kriegen von euch ja ständig Filmvorschläge und über die freuen wir uns auch und die werden wir auch abarbeiten. Und da waren auch tatsächlich Weihnachtsfilmvorschläge dabei. Und für die sind wir sehr dankbar. Und zwar von Silke. Silke, vielen Dank für deine Filmvorschläge. Die kommen dran, aber die passen natürlich perfekt in die Weihnachtszeit. Deswegen musst du dich noch ein bisschen gedulden. Aber wir wollen jetzt im Juli damit anfangen, den Leuten zu sagen, dass sie uns Weihnachtsfilmvorschläge schicken können. Wir haben jetzt 3 Jahre, 4 Jahre in Folge unser Weihnachtsprogramm durchgezogen und langsam wird es so ein bisschen dünn. Wenn ihr noch Weihnachtsfilme habt, zu denen ihr sagt, das muss man sehen, Filme, und die haben wir noch nicht besprochen, dann schickt die uns bitte, dann haben wir nämlich was fürs nächste Weihnachtsfest, um das so richtig toll zu begehen. Ich schneide das hier einfach mitten in die Episode rein, deswegen sollten wir nicht zu lange reden, Plor. Ja, lass Klingglöckchen klingelingeling im Hintergrund laufen, okay? Okay, mache ich. Ciao. Ciao. So, Plor, jetzt habe ich einfach so angemacht und du bist überrumpelt. Vollkommen überrumpelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Muss-Man-Sehen-Podcast. Yay, der Podcast, wo wir uns gegenseitig Filme geben und sagen, du musst den Film gucken, egal ob du willst oder nicht. Und diese Woche war Johannes dran mit einem Filmvorschlag für mich und natürlich auch für euch. Und zwar handelt es sich dabei um Billy Elliot aus dem Jahre 2000. Punktgenau 2000 von Stephen Daldry, geschrieben von Lee Hall, aber darüber werden wir uns noch unterhalten müssen. Und auch die ganze Inspiration und so weiter. Wir machen eine ganz klassische Folge, wo wir einfach über diesen Film reden. Ganz traditionell, ein Film, den wir beide vorher schon kannten, um das noch dazu zu sagen. Ach stimmt, du kanntest den auch schon. Ich kannte den Film auch schon. Yeah. Das soll dem Ganzen aber nicht im Weg stehen, weil es ist sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Und es ist auch, glaube ich, einer von den Filmen, die ich nur einmal gesehen habe. Vielleicht zweimal. Okay, okay. Du hast bestimmt was Kleines vorbereitet, leg doch einfach mal los. Ja, ich habe was Kleines vorbereitet, einen kleinen Text, damit ihr wisst, wenn ihr den Film nicht gerade gestern gesehen habt, worum es geht. Billy Elliot ist der Sohn einer Bergarbeiterfamilie. Der große Streik von 1984 stellt den Zusammenhalt und das Überleben der Familie hart auf die Probe. Die 50 Pence für das wöchentliche Boxtraining des 11-Jährigen leiern sie sich gerade so noch aus den Rippen. Billy allerdings ist nicht der geborene Boxer. Als er die Ballettgruppe nebenan sieht, wird er neugierig und lässt hinter dem Rücken seines Vaters das Boxtraining zugunsten der Tanzstunden fallen. 50 pence well invested, wie man schnell merkt. Aber als sein Vater und sein Bruder das mitbekommen, kommt schnell die Homophobie der Zeit hoch und ihm wird das Balletttanzen verboten. Billy und seine Tanzlehrerin geben nicht auf und fördern sein Talent im Verborgenen. Billys Kampf für seinen Traum findet vor dem Hintergrund der realen Streiks Mitte der 80er statt, die teilweise sehr brutal niedergeschlagen wurden. Keine rosige Zeit, die da gezeichnet wird. Umso intensiver fiebern wir mit Billy mit, weil uns klar wird, dass dieser Traum seine einzige Chance sein dürfte, aus der Zukunftslosigkeit herauszukommen und ein besseres, erfüllteres Leben zu führen. Und das mit Kunst. Also, Junge, mach was Ordentliches. Mit Tanz auch noch. Ein Film mit vielen tränenprovozierenden Szenen, wie mir beim erneuten Gucken aufgefallen ist. Ich komme mit viel Pathos ganz gut klar, aber Plor, fühltest du dich streckenweise zu sehr emotional manipuliert? Nee, was auch tatsächlich daran liegt, dass es kein Film ist, den ich jetzt so groß als krass tränenrührend wahrgenommen habe. Ja. Was nicht gegen seine Qualität spricht, aber es ist jetzt kein Film, der mich emotional extrem angegriffen hätte, obwohl ganz viele Themen da sind, mit denen ich auch ganz stark connecte. Ja. Wo ich sage, das sind spannende Themen und das sind interessante Themen und da finde ich mich auch wenn ich nie irgendwie einen Kontakt zu Ballett oder zu Kohlearbeitern hatte, was nicht stimmt, mein Großvater war einer. Oh, okay. Trotzdem gab es viel, wo ich das Gefühl hatte, ja, da erkenne ich mich wieder oder da sehe ich auch sehr universelle Themen. Ja. Und natürlich ist das auch emotional bewegend. Es ist halt ein Drama aus dem Jahr 2000. Ja. Und die sind damals oft Gefahr gelaufen, zu kitschig, zu süß zu werden, zu sentimental. Habe ich in dem Film überhaupt nicht gesehen. Vielleicht auch, weil du die ganze Zeit diesen roughen Arbeiterkampf-Background hast und der auch irgendwie ganz gut mit der restlichen Geschichte zusammen funktioniert. Ja. Und dadurch wird es meiner Meinung nach verhindert, dass es zu sehr so Selbstfindungssentimentalität wird. Das ist schön zu hören, weil also ich habe das Problem ja sowieso tendenziell später erst als du. Also so habe ich so zumindest das Gefühl, wenn wir so unseren bisherigen Gesprächen folgen. Ich bin bei diesem Film, muss ich sagen, und deswegen kam ich drauf, sowohl selber beim Erleben, beim Gucken so oft den Tränen nahe und so oft, wie es selten sonst, weil er einfach zu viele, also nicht zu viele, sondern sehr, sehr viele Szenen hat, die so richtig reingehen, wo man so sagt, oh nein, bitte lass den Jungen doch einfach machen, was er möchte und so Szenen, wo der Vater dann endlich um die Ecke kommt und sagt, ja, lass es uns machen und so. Und es sind so Sachen, wo man echt in Tränen aufgelöst da sitzen kann. Und dann habe ich in der Recherche noch nie so viele Podcasts gehört, wo die Leute während des Podcasts einfach hemmungslos angefangen haben zu weinen. Weil das einfach so emotional ist. Und das dockt natürlich an Sachen an, die wir alle kennen. Ja. Dieses, ich will etwas Bestimmtes unbedingt machen. Ich will eine Chance bekommen. Ich will aus einer Tradition ausbrechen, die nicht meine ist, gefühlt. Solche Sachen, das sind so universelle Themen. Was mir bei mir vielleicht so ein bisschen auch das emotionale Andocken verhindert hat, ist, dass ich den von Anfang an, auch weil es natürlich anbietet, als sehr politischen Film gelesen habe. Ja, ja. Und ja, ja. Ein Film, der so ganz groß diese politische Truhe aufmacht und der große politische Fragestellungen, auch gerade innerlinke politische Fragestellungen, ganz krass behandelt. Ja. Und das ist das, was mich am stärksten mit dem Film verbindet, dass ich das Gefühl habe, wow, er hat es geschafft, als sehr traditionelles Anfang 2000er Drama mit Popcorn-Appeal, sehr viel Politik reinzubringen, ohne dass es zu missionarisch werden würde oder zu sehr dozierend. Und das ist krass, und dass er dann damit einen Erfolg hatte von 110 Millionen hat er am Boxoffice gemacht. Total krass, ne? Und er hat wirklich nicht viel Geld gekostet. Ich glaube 3 Millionen. Ja, beim Budget genau 5 Millionen ungefähr ist das Buffet, so roundabout. Ja. Und damit so einen Erfolg zu haben mit dem Thema, ein kleiner Junge will Tänzer werden, auf dem Hintergrund von den 80ern Gewerkschaftskämpfen in Großbritannien. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich hatte nicht viel Ahnung von den Miners Strike damals. Das Tolle ist, dass der Film, muss man sagen, geht nicht so wahnsinnig tief ins Detail, was jetzt, wer gegen wen und warum und was sind die großen Probleme und so. Aber man ist ja sofort auf der Seite der Streikenden, ne? Ja. Also sowieso aus solidarischem menschlichen Ding, ne? Da weiß man noch nicht mal, wofür die streiken, und man sagt schon, yo, you go, mach. Ach komm, bei uns ist es ja vor allem auch so diese Linksbubble-Solidarität. Okay. Aufgenossen in den Kampf, eat the rich und so weiter. Ja, absolut, absolut. Und dann beschäftigt man sich damit. Und dann fängt es an, schwieriger zu werden. Lass uns mal darüber reden, was das überhaupt für eine Vorlage ist, weil unser Autor Lee Hall kannte das Problem aus den 80ern. Also es kommt aus seiner Erlebenswelt irgendwie. Ja. Und 84, 85 war dieses ein Jahr lang, also wirklich fast ein Jahr lang dauernde Streikgeschehen der Bergarbeiter, das echt auch innerhalb dieser Gewerkschaft und der Streikenden echt ein Problem war, nicht leicht war. Und das kommt in Film natürlich massiv vor, indem sie Streikbrecher zeigen, die sagen, Alter, wir haben sowieso keine Chance, und diesen anderen Typen zeigen, der sagt, das ist überhaupt nicht wirtschaftlich, was ihr hier wollt. Also es wird behandelt, aber eben nicht ins Detail. Ne? Es war ein riesiges Thema, gerade das mit den Streikbrechern. Ich habe einen Podcast gehört von jemandem, der ist in Großbritannien rumgefahren, 30 Jahre später, und hat mit den Leuten geredet, wie sie damals die Streiks wahrgenommen haben, wie das für sie war und wie sie heute dazu stehen und so. Und da haben sich Feindschaften entwickelt, die bis zum heutigen Tag halten. Meine Güte. Die Leute reden heute noch so und sagen, und der hat damals den Streik gebrochen, oder der hat damals den Streik durchgezogen, und die sind verfeindet, obwohl die so dicht zusammenleben. Das ist ja das Krasse, und deswegen war das überhaupt möglich, zum einen diese Solidarität und zum anderen, dass das so omnipräsent war im Leben der Menschen, weil diese Bergarbeiter, diese Miners, die in den Kohlegruben gearbeitet haben, die haben in Siedlungen zusammengelebt. Eng, dicht an dicht. Was wir hier sehen bei Billy Elliot, das sind diese Häusersiedlungen, die einfach hatten. Das heißt, das war klar, das war ein Straßenzug, und da haben nur Minenarbeiter gewohnt. Ja. Und das heißt, die waren eng zusammen, und das hat natürlich zum einen zu dieser Solidarität geführt, dass es sehr leicht war, so ein Gruppenempfinden zu entwickeln, und auch so eine Solidarität unter Proletariern, die man seit dem 19. Jahrhundert eigentlich nicht mehr vermutet. Weil ich meine, wir sind hier im 20. Jahrhundert. Hat auch was damit zu tun, dass die Firmen, die sie angestellt haben, denen ja direkt die Häuser gebaut haben. Genau, die haben denen das gebaut, und die haben dabei nicht mitbedacht, dass sie damit sowas wie eine Gruppe erzeugen, die eng zusammenhält. Ja. Und bei den Arbeiterkämpfen, die davor waren, in den 70ern, war das auch so. Ja. Da wurde deutlich enger zusammengehalten. In den 80ern hat sich so ein bisschen geändert, was verschiedene Gründe hatte. Wollen wir mal zurückgehen ein bisschen und rausfinden, warum überhaupt dieser Streik? Also wir machen jetzt die große politische Runde, ne? Aber wir kommen zum Film zurück, versprochen. Aber ich find's wahnsinnig spannend. Margaret Thatcher war zu der Zeit dran. Die war 1979 bis 1990 die eiserne Hand, die das alles in der Hand hatte und die politisch wirklich sehr neoliberal versucht hat, ihre Sachen durchzudrücken. Margaret Thatcher hat den Konservatismus ganz krass nochmal in diese wirtschaftsliberale Richtung gedrängt. Und Neoliberalismus, um das gleich zu sagen, ihr lieben Kampfbegriff benutzt, ist der falsche Begriff dafür. Weil der Neoliberalismus ist ja tendenziell eher so, oh Gott, jetzt hole ich sehr weit aus, was für politische Philosophie betrifft, ist ja eher so ein Ordoliberalismus. Okay. Und das ist so zum Kampfbegriff geworden. Aber das, was Thatcher gemacht hat, war nicht neoliberal, sondern das war ganz klassischer Liberalismus. Sprich, sie hat gesagt, die Wirtschaft regelt sich schon komplett selbst, der Staat muss überhaupt nicht eingreifen. Genau. Wir brauchen keine große Wohlfahrt und so weiter. Die Leute sollen eher in die Arbeit gezwungen werden, mehr oder weniger, weil sie sollen nicht zu sehr getätschelt werden. Mhm. Und Margaret Thatcher hat eine klassische Steuerpolitik für die gemacht, die viel haben. Ja. In der Hoffnung natürlich, dass damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Trickle down und so weiter. Genau. Turns out, hat überhaupt nicht funktioniert. Eigentlich sollten wir daraus gelernt haben. Und trotzdem haben die konservativen bis rechten Parteien von heute immer noch das größtenteils fast das genau gleiche Programm. Ja. Und die FDP zum Beispiel steht da schon fast am Rand, weil sie das eher nicht so sehr hat wie andere liberale Parteien oder rechtsliberale Parteien in Europa. Ja. Und Margaret Thatcher hat das vor allem durchgesetzt, sowohl gegen die Konservativen als auch gegen die Liberalen, weil die Liberalen haben gesagt, die ist keine richtige Wirtschaftsliberale, die hat sich überhaupt nicht damit vernünftig auseinandergesetzt und was die macht, ist doch konservative Politik, weil sie auch gleichzeitig diese ganzen christlichen Werte betont hat und den ganzen Quatsch. Ja. Und die Konservativen haben gesagt, Margaret Thatcher macht eigentlich eher so eine wirtschaftsliberale Politik, das ist doch gar nicht unsere Haltung. Wir haben doch eher so einen christlichen Hintergrund und wir wollen doch auch soziale Politik machen. Und das ist eine unheilige Kombi, muss man sagen. Das ist wirklich hart gewesen. Die hat tatsächlich den Begriff The Enemy Within geprägt für die streikenden Bergarbeiter. Wenn man sich schon innerhalb einer Gesellschaft wirklich mit Enemy Within bezeichnet, das sagt einiges aus. Das ist schon hart. Ja, vor allem hat sie die Polizei zentralisiert und hat die Polizei draufhauen lassen. Richtig und hart die Polizeigewalt gegen Protestanten hat in den 80ern einen neuen Höhepunkt erreicht. Wir haben in diesem Film auch ein paar Szenen davon und das war so. Das waren Straßenschlachten. Da wurden Leute verprügelt. Es da gab wurden Leute Tote. Festgenommen, getötet, ewig lang in Gewahrsam gesteckt und vor allem die ganze Zeit zu Feinden erklärt. Um nur eine Zahl zu nennen, bei den Toten weiß ich es nicht ganz genau, ich glaube es waren nicht so wahnsinnig viele, aber jeder ist zu viel. Es gab 11.000 Verhaftungen in dieser Zeit, in diesem einen Jahr. 11.000 Menschen wurden verhaftet und vor allem wegen Störung der öffentlichen Ordnung, was man so macht, wenn man sagt, ihr streikt, ihr demonstriert, wir wollen euch loswerden. Und 8.000 davon wurden auch strafrechtlich tatsächlich verfolgt. Weswegen jetzt und ob die mit Steine schmeißen und so sich das durchaus vielleicht verdient haben, weil sie Polizisten verletzt haben, ist nochmal eine andere Nummer. Aber es ist, die Dimension ist einfach sehbar, ne? Ja. Ist schon krass. Und dann haben wir die Minenarbeiter, die eine Sonderrolle einnehmen. Wir haben hier nämlich keinen Arbeitskampf in einem Unternehmen, sondern wir haben Arbeitskampf in staatlichen Institutionen. Die Kohle war unglaublich wichtig, auch noch zu diesem Zeitpunkt für die britische Wirtschaft. Die ganze britische Energie lief auf Kohle. Irgendwie so es hatte sich seit den 70ern so ein bisschen anders entwickelt und es kam langsam Atom und Öl dazu. Ja. Aber das war irgendwie auch noch, wir reden hier von 10-15%, die Atom- und Ölenergie gebracht haben. Ja. Und die britische Kohle war einfach das, was alles angetrieben hat in UK. Ja. Sowohl die Züge als auch die Fabriken, die Metallverarbeitung etc. Das war alles kohlegetrieben. Und die Minen sind in den 40ern verstaatlicht worden. Und die waren ein subventioniertes Gewerbe dann irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts, wie überall auf der Welt. Ja. In England nicht ganz so krass wie in anderen Ländern. Also in Deutschland waren die Subventionen deutlich höher. Ja. Und dann gab es, wie wir schon gesagt haben, diese Solidarität unter den Kumpeln, die eng zusammengehalten haben, die eng zusammengelebt haben. Und dann hieß es aber Anfang der 80er, wir müssen streichen. Wir müssen Minen wegstreichen, weil die einfach nicht mehr wirtschaftlich effizient sind. Und dann wurde quasi eine Liste gemacht von dem damaligen Energieminister, der gesagt hat, Nigel Lawson hieß er, das können wir streichen, das können wir streichen, das können wir streichen, das können wir streichen. Endergebnis, 20.000 Menschen verlieren ihren Job. Genau. In 20 Zechen. Also 20 Minen, was auch immer, Zechen halt. Und wohlgemerkt, das waren Leute, die, wie die gelebt haben und wie die gearbeitet haben, da gab es keine Alternative, da gab es keine Perspektiven. Das war für die gebaut, ne? Die hatten ihren Lebensmittelpunkt dort in diesen Dörfern, die quasi nur für die Minenarbeiter waren. Es ist super krass, also eine Ghettoisierung im Grunde irgendwie. Und dann hat ein ganz wichtiger Name, Arthur Schachel, der war der Präsident der NUM, N-U-M, der National Union of Mine Workers. Ja. Der hat dann zum Streik aufgerufen. Es gibt diese Urban Legend, dass er irgendwie dass es schon Aufstände gab und so weiter, und er zum Polizisten gegangen ist und der Polizist hatte irgendwas durch ein Megafon geschrien, um die Leute zu beruhigen. Er hat gesagt, ey, gib mir mal das Megafon, ich bring dich schon zur Ruhe. Aha. Der Polizist hat es ihm gegeben. Nein, wie geil. Und dann hat er natürlich das Ding genommen und hat gerufen, und jetzt machen wir die alle fertig, kämpf. Oh, schön. Und Geil. Genau, es ging um Rationalisierung und Kohle ist so ein ganz spannendes Arbeiterthema, weil natürlich ist Kohle obsolet geworden und Kohle ist in unserer Zeit auch obsolet geworden. Mhm. Was wir damals hatten in den 80ern, die ganzen linken Gruppen, egal ob Parteien oder NGOs oder was auch immer, haben sich extrem mit den Minenarbeitern solidarisiert. Ja. Ja. Das Ganze hatte von Anfang an einen unglaublichen sozialistischen Hauch, trotzkistischen Hauch. Mhm. Die ganzen linken Subgruppen waren dabei, bis zu dem Punkt, was ich super spannend finde, dass sich auch linke Gruppen, die sich tendenziell eher mit Identitätspolitik beschäftigen, solidarisiert haben. Und es gab eine richtig krasse Solidarisierung von der Queer-Culture. Ja. Lesbians and Gays support the Miners, hieß das Ding. Und das war so geil, weil die sich wirklich hart dafür eingesetzt haben, dass eine Annäherung von zwei Gruppen gab, die sonst nicht viel miteinander zu tun hatten. Also was auch Jahre später dann seine Wirkung gezeigt hat, positiver Natur. Das hat funktioniert. Es gibt einen Film dazu, den ich leider nicht gesehen habe. Pride aus dem Jahr 2014. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Und ich habe ihn mir jetzt quasi im Kopf notiert, ist jetzt auf meiner unbedingt muss ich sehen Liste. Ja. Und vielleicht schmeiße ich dir den auch irgendwann zu, wo es genau darum geht, dass die queere Subkultur, also Schwule und Lesben vor allem, sich mit den Minenarbeitern solidarisieren. Und das ist ja auch ein Thema in dem Film, wie Arbeiterkampf, klassische linke Arbeiterkampfpolitik mit Identitätspolitik zusammen funktionieren kann und wie da, was für Wechselwirkungen da drin sind und auch was für Konflikte da drin sind. Also es stand im Raum eben 20 Zechen zu schließen und dann hat man über Umwege davon gehört, dass in verschiedenen Papers auch stand, dass sie 70 Zechen schließen wollten, was sich später bewahrheitet hat. Mhm. Was sich später tatsächlich, also es war da nur als nur ein Gerücht, aber dann hat sich rausgestellt, okay, das war tatsächlich der Plan. Und es ist hart, weil Margaret Thatcher eben wirklich die Polizei dazu ermächtigt hat und angewiesen hat, das wirklich hart zurückzuschlagen und das natürlich auch die Seiten so weit verhärtet hat, dass es da keinen Hin und Wieder zurück gab. Also es gab eigentlich keine Möglichkeiten. Und dann gab es irgendwelche Gerichte, die sich damit beschäftigt haben, die dann gesagt haben, der Streik ist illegal, weil das nicht landesweit unter den Unions irgendwie beschlossen wurde, sondern das nur von dem einen per Mund, oral demand sozusagen an die anderen weitergegeben wurde. Und deswegen durften sie eigentlich nicht streiken. Und das hat sich so wahnsinnig schlecht entwickelt, weil auch die Arbeiter so ausgehungert waren. Es war riesige Armut, unglaubliche Armut, die wir uns in dem Film nur so halb vorstellen können, mit dem Klavier, das dann zerschlagen wird und so. Ne? Es war vor allem dieser Winter, es war einfach. Also er wird auch im britischen Gedächtnis der Winter of Discontent genannt. Ja. Und es war ein saukalter Winter. Mm. Und es war ein Winter, in dem die Leute kein Geld hatten. Ja. Man muss sich das vorstellen, die haben gestreikt, die haben nichts gekriegt. Da gab es keine Wohlfahrt, die haben für ihre Kinder ein bisschen was gekriegt. Es gab so ein Arbeitslosengeld, aber da wurde ein fiktiver Streikbetrag abgezogen. Ja. Das heißt, sie hatten wirklich, wirklich scheißen wenig Geld. Und das war natürlich auch ein Grund mit, warum es dann so viele Streikbrecher gab. Die Leute haben gehungert, die Leute haben irgendwie versucht, an Geld zu kommen. Mhm. Und es war einfach wirklich krass. Und um das vorwegzunehmen, es gibt kein Happy End von dieser Geschichte. Nope. Also das wird auch gut gegeneinander geschnitten hier im Film, finde ich, aber das können wir dann noch besprechen. Die mussten irgendwann aufgeben. Die Streikenden mussten, die Gewerkschaft hat aufgegeben, hat gesagt, okay, es geht nicht mehr. Wir verlieren die Leute. Ja. Und dann, das hat weitreichende Folgen gehabt. Margaret Thatcher hat gewonnen, hat ihre Sachen durchgezogen und hat die Macht der Gewerkschaften massiv gebrochen. Das hat jahrelange Auswirkungen gehabt. Ja. Auch tatsächlich, weil ja das bedeutet, dass tatsächlich von 170 staatlichen Zechen, die es gab, 1994 nur noch 15 übrig waren. Von 170, 15 übrig. Das ist ein riesiger Haufen von Leuten, die in die Massenarbeitslosigkeit gegangen sind, die tatsächlich auch langzeitarbeitslos geblieben sind. Also ein großer Teil davon hat einfach nie wieder Arbeit gefunden. Ja, es war Es war ein riesiger Schlag gegen die Linke, es war ein riesiger Schlag gegen die Gewerkschaften und es war ein riesiger Triumph dieses wirtschaftsliberalen Konservatismus, den Thatcher gepredigt hat, den dann ja auch Reagan übernommen hat, auch mit ähnlichen Folgen in den USA, weil das, was damals in Großbritannien erprobt wurde, hat dann Reagan in den 80ern in den USA weitergeführt. Es hatte einen riesigen Einfluss auf die weltweite Politik letzten Endes. Und das muss man sich mal vorstellen, die 80er, ich meine, wie lang ist das doch nicht so lange her? Wenn man sich vorstellt, okay, in den 20ern und dann haben sich irgendwelche faschistischen Gruppierungen gebildet und haben irgendwelchen Scheiß gemacht, aber dass das in den 80ern so war, dass das überhaupt möglich war in einer Demokratie in der Form, das finde ich schon echt hart. Ja. Es war ja auch tatsächlich, und das ist, was wir grundsätzlich sehen bei diesem wirtschaftsliberalen Konservatismus, der immer auch so Richtung Rechtspopulismus tendiert und auch bis hin zum Rechtsextremen in verschiedenen Abstufungen, um jetzt Rechtsextreme zu nennen. Es gibt ganz viele Mechanismen dabei, zum einen den Markt zu liberalisieren, während die Gesellschaft autoritär geführt wird. Und das ist diese wirklich hässliche Kombination. Nee. Autoritäre Sozialpolitik mit starker mit liberaler Wirtschaftspolitik. Ja. Weil einfach frag jeden zweiten Soziologen. Natürlich führt Armut zu höherer Kriminalität. Natürlich. Wenn du höhere Kriminalität hast und nicht was machst für die Kriminalitätsprävention, sondern um die Leute diese zu bestrafen. Armut weiter zu. Dann hast du volle Gefängnisse. Dann hast du das, was wir auch in den USA heute sehen, dass du einfach einen riesigen Apparat aufgebaut hast, der diese Armut verwaltet und die Leute, die sich nicht anders zu helfen wissen oder die in die Kriminalität gezwungen werden oder die kriminelle Strukturen aufbauen, Parallelgesellschaften und so weiter, die dann bestraft werden. Und dann hast du halt diese merkwürdige Mischung aus Armut und Autorität, die oben drüber ist und die knallhart durchgreift und ja. Thatcher war auch ein bisschen pervers, ne, was das Vorbereiten der ganzen Sache betrifft. Die hat ja schon angedeutet vorher, bevor der Streik kam, bevor das alles, sie hat das irgendwie alles vorher geahnt, weil ja, Politik kündigt sich durchaus vorher an, so ein bisschen. Und dann hat sie gesagt, wir sollten einen Stockpile an Coal anlegen. Also, dass man wirklich große Lager füllt mit Kohle, die man anspart, damit dann die Bevölkerung während des Streikes trotzdem irgendwie versorgt werden kann. Und sie hat ein ganzes Paper gehabt, wo wirklich ganz viele Anweisungen drin standen, was muss passieren, wenn dieser Streik kommt. Und das ist schon ziemlich pervers gewesen anscheinend, was da drin stand. Margaret Thatcher war ein schlimmer Mensch. Und das Krasse ist, es gibt ja von diesem Film, und jetzt kommen wir langsam zum Film zurück, eine Musical-Version. Ja. In dieser Musical-Version gibt es einen Song, in der sich Leute darauf freuen, dass sie mit jedem Jahr näher an den Tod von Margaret Thatcher kommen. Es ist geil. Ich finde es so krass. Und eines Jahres, ich glaube 2013, ist Margaret Thatcher wirklich gestorben. An diesem Tag gab es eine Vorstellung dieses Musicals. Nicht spontan, sondern einfach regulär. Ja. Kam ein Mann auf die Bühne, hat gefragt, Leute, die Frau ist gestorben, wir haben diesen Song in diesem sollen wir den Song wirklich machen oder sollen wir die Alternative machen, die wir vorbereitet haben? Und dann hat er abstimmen lassen. Genau, 3 Leute haben dafür entschieden, dass sie den Song nicht hören wollen. Krass. Alle anderen wollten hören, wie sie feiern, dass Margaret Thatcher gestorben ist. Ich überlege gerade, wie geschmacklos das ist. Und es ist geschmacklos. Natürlich, irgendwie schon. Aber es zeigt einfach, wie unbeliebt diese Frau war und was für eine schreckliche Frau sie gewesen sein muss. Sir Elton John ist für das Musical verantwortlich. Er hat den Film gesehen in Cannes und ist danach zu Stephen Daldry und hat gesagt, ich mach euch das. Ich will das machen. Ja. Und 2005 hat das Ding dann in London Premiere gefeiert. Hm. 5 Jahre nach dem Release des Films, also relativ schnell. Und du guckst den Film und natürlich bietet er sich an, ein Musical zu werden. Und man könnte sogar ganz vorsichtig den Gedanken aufmachen, ist es vielleicht sogar eine Art von Musical mit den ganzen Tanzeinlagen, mit den ganzen Tanzperformances, vielleicht weniger auf Gesang abgezielt, als mehr auf diese Tanzperformances, weil wir haben sehr viel aber da drin. Dafür gibt es ja das Genre Tanzfilm. Gib mir mal einen Tanzfilm. Hast du mir jemals einen Tanzfilm gegeben? Wir haben einen Süßer Fratz besprochen. Oh ja, Funny Face. Ja, okay, wir haben einen Tanzfilm besprochen. Danke, natürlich. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, wir haben auch mehr Tanzfilme besprochen. Muss ich immer durch die Liste gehen, aber egal. Aber dieser Film hat eine hochpolitische Komponente und das Krasse ist, dass er es trotzdem schafft, diese ganz persönliche Komponente von Billy Elliot so emotional zu erzählen und diesen Hintergrund trotzdem stark zu lassen. Ich glaube, eine ganz große Stärke von dem Film ist, und ich hoffe, ich finde die Punkte, wo ich das nochmal deutlich machen kann, aber ich glaube, du bist da gar nicht so weit weg von mir, ja, ist, dass er dieses emotionale, persönliche Streben von Billy Elliot natürlich auch politisiert. Natürlich, ja, na klar. Also der Vergleich drängt sich ja auf, also in jeder Form. Aber auch auf die andere Seite, weil Billy Elliot durch den Streik des Vaters und der Familie und des ganzen Dorfes mitbekommt, wie wichtig es ist, für die eigenen Ideale auch einzustehen und zu kämpfen. Ja, absolut. Und das gibt ihm auch die Kraft, überhaupt das hier durchzuziehen, habe ich so das Gefühl. Ja. Und dann haben wir diesen Billy in diesem sehr ruppigen Arbeitermilieu, ne? Es ist, ja. Er boxt mit den Handschuhen seines Großvaters. Mhm. Ganz wichtig. Und seinem Vater ist ja unglaublich wichtig, dass er boxen lernt. Ne? Ja. Es gibt einfach so dieses sehr konservative, mhm, diese sehr konservative Stoßrichtung der Gesellschaft, in der Billy aufwächst. Ja. Und der Vater, Großvater war ja ein großer Boxer, ne? Ja. Das wird auch nochmal groß gemacht. Ständig der betont. War toll, toll, toll. Und der Vater war ja auch, der wäre ja auch, wenn er nicht im Minenarbeitergeschäft so sehr eingespannt gewesen wäre, hätte weitergeboxt und wäre richtig groß geworden. Und was macht Billy dann im Ring? Macht er den Chaplin? Ja, macht ein bisschen den Charlie Chaplin, ja. Du spielst auf eine bestimmte Szene an, ja, Charlie Chaplin. Ja, wir haben über diesen einen Film geredet, wo Charlie Chaplin eine berühmte Boxszene hat. Ja. Es war Lichter der Großstadt. Ja, genau. Um Geld zu kriegen, boxt er und er macht halt so einen total albernen Tanz im Ring. Mhm. Und Billy Elliot scheint das auch zu machen. Irgendwie schon, ja. Und es passt ja zu ihm. Also wir sehen von Anfang an, dass er irgendwie so inspiriert ist von der klassischen Musik, von dem klassischen Tanz, dass er das geil findet, dass er die Musik gerne hört, dass er sich die Filme gerne anschaut mit seiner Großmutter. Mhm. Die hätte eine Ballerina werden können. Ja. Falls er es nicht mitgekriegt hat beim Schauen des Films. Und dann macht er im Ring, zieht er wirklich so eine alberne Show ab und kriegt da einen voll auf die Nase dabei. Aber es ist auch schön, weil sofort klar ist, okay, er ist choreografisch drauf, ne? Wenn er im Ring steht und wenn er boxt, dann ist nicht das Wesentliche am Boxen, dass man jemanden auf die Nase gibt, sondern dass man eine Choreografie hat zusammen. Ja. Und das finde ich total schön. Ja, es zeigt einfach, und das sehen wir ja im Alltag von ihm auch, ja, bei ihm ist alles Tanz und Bewegung. Mhm. Und es ist schon die Eröffnungssequenz, wenn er dieses Frühstück für seine Großmutter vorbereitet, mhm, und wie er sich durch die Wohnung bewegt zur Musik, zu T-Rex, Cosmic Dancer. Und wie er auf dem Bett rumhüpft, ne? Ja. Was ja wahnsinnig wichtig ist, weil es auch am Ende nochmal zitiert wird und so. Wir spüren einfach, alles für ihn ist eine Art tanzende Bewegung. Und deswegen meine ich auch Musical, weil wir ganz viele Momente haben, wo er seine Emotionen durch irgendeine Art von Tanz ausdrückt. Und das ist manchmal ruppig, das ist manchmal dreckig, das ist rau wie sein Tanzstil natürlich auch, weil er ist einfach kein geschulter Tänzer. Ja. Aber es gibt es ganz oft, wir haben Montagen, wo er das macht. Mhm. Wir haben einzelne Szenen, wo er das macht, wo einfach sehr viel in diesem Bewegungsfluss ist. Findest du nicht auch, dass das Billy Elliot, also der Schauspieler, es wahnsinnig gut schafft, am Anfang so auszusehen, als hätte er überhaupt gar keine Ausbildung? Ja. Er sieht echt nicht so aus, als könnte er irgendwas. Jamie Bell, der verdammt gut tanzen konnte. Der das verdammt gut macht. Man sieht das ja auch am Ende des Films, ne? Im Laufe des Films macht er Choreografien, wo ich denke, wow, okay. Ich war ja auch auf der Balletschule und darüber können wir vielleicht auch reden. Ja. Ich hätte das vielleicht nicht so gut hingekriegt. Nun fragt man sich, was will der denn auf einer Ballettschule? Ich war auf der Artistenschule. Die Artistenschule war Teil der Ballettschule. Aber ich hatte auch Ballettunterricht. Und ich denke die ganze Zeit beim Gucken, wow, wie geil. Ich hätte so viel Spaß dran gehabt, aber ich glaube, ich hätte es kaum so gut hingekriegt wie er. Jamie Bell, der wirklich nicht ein großer Schauspieler ist, aber der ein Schauspieler ist, der immer mal wieder auftaucht, den immer mal wieder sieht. Der hat eine Karriere, ganz normal. Der hat eine gute, ordentliche Karriere. Ja, auch mit Hollywood-Filmen. Der durfte auch King Kong spielen, der durfte Tim spielen in Tim und Struppi. Ja. Und durfte auch Superhelden spielen, halt das, was man heutzutage von einem amerikanischen Schauspieler erwartet, der ein bisschen Erfolg hat, der muss immer irgendwann im Superheldenfilm auftauchen. Aber er war doch Brite, oder? Also ich meine. Ja, aber er hat, glaube ich, auch so ein bisschen den Sprung nur über den Teich dann gemacht, weil wenn ich seine Filmografie anschaue, ist da doch sehr viel. Das stimmt, ja. Sehr viel American-Zeug dabei. Und ja, er macht es großartig. Er hat man sieht, wenn man am Anfang seinen Körper sieht, merkt man ja auch, also man sieht ja einfach, wie drahtig er ist und wie muskulös er ist. Das kann er nicht verstecken. Die haben auch 2000 Jungs dafür gecastet, ne, bis sie auf ihn gekommen sind. Der musste 7 Runden machen an Casting, bis er da irgendwie wirklich die Rolle hatte. Die haben sich viel Mühe gegeben, um den richtigen dafür zu finden. Und wenn man so einen jungen Menschen castet, muss man auch echt schnell sein dann, weil dann kommt langsam die Pubertät und so. Man kann dann nicht noch ein Jahr verzögern oder sowas. Du musst dann den Menschen gecastet haben und dann schnell anfangen zu drehen. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht beim Dreh, weil er hat dann Stimmbruch gehabt und er musste ein paar Szenen, die er schon gedreht hatte, nachsynchronisieren, weil der Stimmbruch dazwischen kam und dann die Stimme einfach anders klang. Im Gegensatz zu seinem Mitschauspieler, der seinen besten Freund spielt, der offensichtlich einfach gar keinen Stimmbruch hatte. Der war 17! Krass! Der den Michael spielt, war 17 Jahre alt, als er das gespielt hat. Absoluter Wahnsinn. Wie geht das denn? Das und ist der ist so krass. Toll und der macht das auch so gut. Ja. Ich habe ihn echt lieb dafür. Und eine ganz wichtige Rolle in diesem Film, eine ganz wichtige Figur. Ja. Weil, also mal unabhängig davon, dass er auf Billy steht, warum stehen alle auf Billy? Billy, alle wollen was von Billy. Ich stehe auch auf Billy. Okay. Alle stehen auf Billy. Das ist toll. Michael ist so wichtig, weil er der ist, der von Anfang an sagt, ey Alter, du kannst nicht boxen, aber du kannst tanzen. Ja, ja. Und ich weiß, was du kannst und wer du bist und du bist nicht das, was dein Vater und dein Bruder aus dir machen wollen, sondern du bist das andere, was ich in dir sehe. Ja. Und ja, er hat einfach auch recht. Ne? Natürlich. Ja, du brauchst, also ich glaube, es ist auch eine der Themen des Films, wie wichtig Mentoren sind. Ist. Also nicht nur durch die Lehrerin, die eine ganz klare Mentorin ist, sondern eben auch durch Peers. Ja. Ne? Leute aus deiner Bubble, die sagen, ja los, mach, ich sehe das in dir, mach das. Ja. Ja, und nur zum Hintergrund noch zum Dreh, Peter Darling war der Choreograf und der hat 3 Monate, jeden Tag 8 Stunden mit ihm gearbeitet. Alter, 3 Monate, krass, 8 Stunden am Tag. Das zeigt, wie krass das ist, was er da macht. Und das ist ziemlich hart, weil also sie haben schon sehr lange gecastet, sie haben unfassbar viele Jungs haben sie sich angeschaut und sie wollten halt natürlich jemanden haben, der zum einen spielen kann, zum anderen irgendwie da reinpasst in dieses englische Arbeitermilieu. Das heißt, er braucht die richtige Stimme. Mhm. Er ist der Einzige, der aus der Gegend kommt. Und zum dritten halt jemanden, der tanzen kann. Und turns out, es ist gar nicht so einfach, Jungs zu finden, die 11 sind, die gut schauspielern und gut tanzen können und zusätzlich noch diesen britischen Arbeiterakzent drauf haben. Und ich liebe diesen Akzent, ne? Ja, so. Es ist ja toll. Man hört sich das wahnsinnig gerne an. Und man versteht teilweise kein Wort. Nein, ich habe Untertitel angemacht. Ja, natürlich, ich auch. Und ich habe trotzdem nachschlagen müssen. Diese ganzen, vor allem diese ganzen Slurs. Ach so, ja, Scab und so. Ne? Ja, Knobhead, Scab, Poof, offensichtlich der Slur für Schwule. Fanny? Do you want, I can show you me Fanny. Me Fanny. Debbie, also wenn ich in jemanden verliebt bin in diesem Film, dann ist es Debbie. Debbie ist großartig. Diese schräge, skurrile Tochter von der Tanzlehrerin von Billy, die, wie alle anderen auch, auf Billy total abfährt. Natürlich. Und die das auch damit nicht in den Berg hält. Überhaupt nicht. Die sich die ganze Zeit an ihn ranschmeißt, aber sowas von. Und es gibt diese wunderschöne Szene. Also nicht nur dieses I can show you me Fanny, sondern diese Szene. Und die Szene. Sagt, nein, danke, ist schon okay. Ich glaube, ist alles in Ordnung. Muss ich nicht. I'm good. Wie sie die Kissenschlacht machen und sie dann aufeinander landen und sie so ganz zärtlich einfach nur in seinem Gesicht rumstreicht. So es ist so schön. Und es ist auch eine Szene, in der man sieht, dass das ja offensichtlich die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Und Billy offensichtlich, kein Wunder, irgendwie bei dem Ganzen, was um ihn drum her passiert, Probleme hat, seine Gefühle zu äußern und zu zeigen und so weiter. Ja, es ist so eine süße Szene. Und sie ist, es ist vor allem so schön, weil sie ist zum einen, sie ist wirklich schräg. Sie ist die ihn zum Tanzen bringt. Sie ist die Erste, die sagt, ey, willst du nicht mitmachen? Ja. Komm mal her. Und die dann auch im Auto sitzt und sagt, aber you're shite at boxing. Ja. Und sie sagt ja auch irgendwann mal zu ihm, du findest uns ziemlich doof, oder? Und Billy sagt so, ich weiß nicht so genau. Die ihn einfach unglaublich interessant findet. Ja. Und aber Billy ist halt jemand, an den schwer ranzukommen ist, weil er unfassbar viel emotionalen Ballast mit sich rumträgt. Ja, ja, ja. Er kann ja auch darauf nicht eingehen oder sowas groß. Aber man sieht es so, man hat so einen Glimpse, in welche Richtung es gehen könnte, wenn Billy nicht nach London gehen würde dann. Ja, ja. Und ja, es ist halt einfach schade, aber ich meine, ey, er hat seine Mutter verloren. Ja. Als er ganz jung war, also er kann sich noch gut an sie erinnern. Es ist noch gar nicht so lange her, dass er sie verloren hat. Ja, er hat den Brief auswendig gelernt, den sie hinterlassen hat, den er erst öffnen sollte, wenn er 18 ist. Aber er hat ihn schon geöffnet. Natürlich hat er ihn schon geöffnet. Das, was jeder 11-jährige Junge machen würde. Dann hat er ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater und zu seinem Bruder. Zum einen, weil die komplett mit ihrem Zeug beschäftigt sind. Ja. Sein Bruder voll drin im Arbeiterkampf. Sein Vater drin, aber irgendwie auch vor allem, weil er drin ist halt. Ja. Er ist schon auch stark im Arbeiterkampf, weil es ihm ja auch wichtig zu sein scheint, sonst würde er nicht so sehr mit sich kämpfen, das zu machen dann und zusammenbrechen, weil Sonst würde es ihm nicht so schwer fallen, glaube ich. Also ich glaube, es ist ihm schon wichtig, der Streik. Aber er ist auch gefangen in der Trauer um die Mutter. Noch, ja, ne? Absolut, total. Merkt man total. Und er hat auch kein Ventil gelernt, wie das eben oft so auch mit Männern in den 80ern ist, Gefühle zu zeigen. Ja. Und dann bricht es halt zu Weihnachten irgendwann raus und dann sitzt er da und heult hemmungslos und keiner weiß, was zu tun ist. Umso stärker sind die Momente, wo er seine Gefühle zeigt, ne? Ja. Genau, Weihnachten. Hm. Und dann vor allem die Schlussszene. Und ich habe vorhin gesagt, ich heule bei dem Film nicht und muss ich auch nicht, aber der Schluss hat mich fast. Hm. Wenn er im Theater sitzt und so komplett überwältigt ist von diesem Stück, das er sieht. Ja. Ein Mensch, der überhaupt keinen Bezug hat zur klassischen Kultur, geschweige denn zu Ballett oder Schwanensee, sieht diese postmoderne Interpretation vom Schwanensee, wo die Schwäne von Männern gespielt werden und sitzt da mit Tränen in den Augen. Ja, ja. Es ist schon sehr bewegend. Ja. Was toll ist in dieser Beziehung von dieser Familie, man merkt, es gibt halt ganz oft diese Momente, wo man merkt, dass sie dann doch letzten Endes einfach zusammenhalten. Ja, total, total. Das ist ja aber, ich weiß nicht, du hast doch auch einen Bruder und du hast auch eine Schwester. Ich meine, man geht sich auf den Sack und man schreit sich an und so. Ja. Und wenn es darum geht, wirklich was zu bewegen, dann hält man schon zusammen. Das Leben ist meistens nicht so melodramatisch wie so ein Film. Ja, also zumindest bei uns nicht. Also bei uns gab es nicht diese krassen Momente, die dieser Film dann an Bord hat, wo sie, also vor allem, das ist einer der Szenen, die mir bei mir hängen geblieben ist, obwohl ich den Film nur einmal gesehen habe, dieses, wenn der Vater für Billy den Streik bricht und dann im Bus sitzt und sich total unwohl fühlt, sich schämt, ganz viele Gefühle in sich hat und dann sein Sohn, der ihn sieht und der an die Scheiben klopft, weil sie die Streikbrecher aufmischen, die Scabs und dann dieser Zusammenbruch und dieser Moment zwischen ihm und seinem Sohn. Ja. Es ist schon ein sehr emotional gewaltiger Moment. Weil er einfach feststellt, auch in dem Moment, dass das Billys einzige Chance ist, da rauszukommen. Ja. Und offensichtlich ist der Streik ja nun ein Streik, der versucht, das kommende Ende zu verhindern. Und ihm wird einfach klar, das Ende wird sich nicht verhindern lassen. Und die Geschichte gibt ihm ja recht. Also, wie wir vorhin besprochen haben, ne, 170 Zechen, da sind 15 übrig geblieben. Die sind alle geschlossen worden. Wahrscheinlich hat er auch danach total gestruggelt, hat mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen gehabt und war offensichtlich auch nie in London mehr. Also nur dieses eine Mal und dann jetzt wieder und war total überfordert von der großen Stadt. Ich glaube, es ist noch mehr als dieses Ahnen, dass dieser Arbeiterkampf verloren ist oder zu Ende gehen wird. Ich glaube, es ist auch dieses, und das meinte ich mit diesem, dass der Film halt auch zeigt, was für Konflikte entstehen zwischen dieser linken Identitätspolitik und der klassischen linken Arbeiterkampf-Kollektivpolitik, dass er das nämlich aufgibt. Er gibt diesen Arbeiterkampf auf für Billy. Er sagt in dem Moment, ey, das ist die einzige Möglichkeit für uns, ihm die Chance zu geben, das zu werden, was er werden will. Mhm. Und er gibt diese Solidarität auf und das hat natürlich was total Verzweifeltes. Ja, voll. Um seinem Sohn zu ermöglichen, sich selbst zu finden und sich selbst zu verwirklichen in etwas, was er total kacke findet, wo er überhaupt keinen Bezug dazu hat. Ja. Und also zum einen ist das total bewegend, was für ein krasses Opfer der bringt in diesem Moment. Ja. Zum anderen zeigt es natürlich auch wirklich diese Schwierigkeiten auf, diese Ambivalenz, dieses ambivalente Verhältnis von traditioneller linker Politik mit linker Identitätspolitik. Und das ist ja ein Konflikt, den wir heute noch viel deutlicher spüren, den wir bis heute mittragen und der auch jetzt im 21. Jahrhundert so richtig aufgebrochen ist und zum Beispiel zu sowas geführt hat wie der Spaltung der Linkspartei und der Gründung des Bündnis Sarah Wagenknecht. Und auch den Konflikte, die innerhalb der Linkspartei stattfinden, dass sie einfach sagen, okay, diese Identitätspolitik, Menschen, die tanzen wollen, Menschen, die in Schwulenbars gehen, Menschen, die auf CSDs gehen und so weiter, das hat nichts mit dem klassischen Arbeiterkampf zu tun. Und bei dieser ganzen Politik, die er macht für diese Minderheiten, vergisst ihr eigentlich den Kern der linken Politik. Und das war es halt vor allem, den Armen zu helfen. Und es ist überhaupt nicht meine Position. Ich find, ganz wichtig und ich finde, der Film zeigt auch, warum sich das auch gegenseitig bedingt und warum das wichtig ist. Ja, ja. Aber es ist irgendwie so ein Konflikt, der da ist und der immer im linken Milieu schwelt seit, keine Ahnung, offensichtlich seit 40 Jahren. Ja, ja, ja, mindestens. Ja, das mit Sarah Wagenknecht ist ein guter Punkt, wenn man das mal genauer durchdenkt, aber ich befürchte, dafür haben wir nicht die Zeit. Nee, ich glaube, wir müssen das auch gar nicht groß ausrollen. Ich finde es spannend, dass der Film das überhaupt andeutet. Auch durch die Homosexualität von Michael wird das auch angedeutet. Total, ja, ja. Wie es in diesem Milieu diese Konflikte gibt und wir haben einfach Wir haben diese Konflikte in der Linken und es gibt in der Linke auch eine sehr starke konservative Haltung. Mhm. Es gibt einen linken Konservatismus oder einen konservativen Linksaktivismus und beides hat die Familie von Billy in sich. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Es gibt aber auch diese Möglichkeit, diese Gegensätze zu überwinden und dieser Moment, wenn sie dann am Schluss im Theater sind, dann ist wieder Michael da mit seinem Freund und sagt so, ey, ich bin's Michael, wie geht's dir? Und so halb perplex, halb überwältigt, aber nicht feindselig, sagt Tony, guck mal, Papa, es ist Michael. Ja. Wahnsinn. Ich finde es total schön. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Ende, finde ich. Ja. Das, was mich auch jedes Mal kriegt, natürlich. Und Michael hat ja eine relativ wenig Leinwandzeit. Hm. Ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Figur. Total, absolut. Und auch, weil es zeigt, wie Billy in seiner Andersartigkeit mehr Toleranz aufbringt für die Andersartigkeit von anderen. Ja, absolut, natürlich. Also das Verhältnis, was die miteinander haben und das Geständnis von Michael, das da so mehr oder weniger zufällig, er stellt es her, passiert. Und seine Reaktion, Billys Reaktion, ist die beste, wie man sich wünschen kann. So dieses miteinander rumalbern und foppen, aber absolute Akzeptanz. Ja, das ist total krass. Und es gibt ja diese zwei großen Momente. Zum einen, wo Billy bei ihm nach Hause kommt und er dann die Kleidung seiner Schwester anzieht und sagt, ich zieh mich hier um. Und Billy schon voll irritiert ist. ja, genau. Und dann natürlich diesen zweiten großen Moment, wo Michael ihm quasi nicht nonverbal seine Liebe gesteht und ihm einen Kuss gibt. Ja. Und Billy echt einfach cool reagiert und sagt, ey, tut mir leid, ich tanze gerne, aber ich bin nicht schwul. Mhm. Und dann ist Michael so wirklich verschüchtert und sagt so, ey, bitte verrat's keinem. Und Billy ist aber gleich so, ey, komm, lass uns whatever machen. Und genau, genau. Dann tanzen sie ja sogar noch zusammen. Dann zieht er ihm das Tütü an, das, was Michael die ganze Zeit will. Michael ist kein Tänzer, aber Michael findet das geil, das Tütü zu tragen. Ja, genau. Und Billy ermöglicht ihm das. Und das ist so ein sehr schöner Friendship-Bonding-Moment. Ja. Oh mein Gott, Plur, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Oh mein Gott, ich glaube... Oh nein, wir sind in einer Self-Promo. Oh nein, shit, ganz schnell, damit wir zurückfinden. Ihr da draußen, es gibt wahnsinnig viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wir brauchen Unterstützung, glaubt uns. Ja, wenn ihr uns ein bisschen Trinkgeld dalassen wollt, macht das doch bitte über buymeacoffee.com/mussmansehen. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Dann könnt ihr uns gerne ein paar Euro geben, gerne auch gleich monatlich einstellen, nicht wahr? Denn Kosten haben wir genug. Wenn ihr uns mit Geld zwingen wollt, einen bestimmten Film zu besprechen, ist das eure Chance. Das könnt ihr nämlich über dieses Formular auch machen. Oder ihr schickt uns einfach so einen Film vorschlagt, ohne Geld. Und Feedback gerne an johannes@mussmansehen.de und florian@mussmansehen.de. Außerdem freuen wir uns natürlich über jedes Abonnement, egal ob bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, whatever. Was uns total helfen würde, ist, wenn ihr uns so 5 Sterne oder Herzchen oder sonst irgend, was auch immer euer Podcatcher anbietet, gebt und am besten auch noch gleich eine Review dazu schreiben. Ah, super. Fehlt noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben alles, wa? Okay, dann ganz schnell zurück in die Episode. Yes! Wenn wir die ganze Zeit ignorieren, ist die Lehrerin, gespielt von Julie Walters, ist es... Gespielt von Miss Weasley. Ja, von Miss Weasley. Molly Weasley. Und die macht das toll, oder? Sandra Wilkinson, ganz toll. Sandra Wilkinson ist der Name der Rolle. Julie Walters, genau. Ja. Ganz fantastisch. Richtig, richtig toll. Die überhaupt keine Ahnung von Ballett hatte. Genau, die hatte keinen Bezug zu Ballett. Und die hat sich erinnert gefühlt an Fantasia. Kennst du diese Nilpferde, die da tanzen? Ja. Und das, den Vergleich hat sie gebracht. So fühlte sie sich wohl bei diesen Szenen, wo sie tanzen musste. Aber sie tanzt ja die meiste Zeit nicht. Sie macht das, was BallettlehrerInnen machen müssen, natürlich, meiner Meinung nach. Da rumstehen, rauchen und dir sagen, dass dein Kreuz noch mehr gebogen werden muss und du dein Bein noch 10-mal um deinen Kopf wickeln musst. Alter, Ballett ist ein grausamer Sport. Ja. Warum romantisieren wir das, dass jemand Balletttänzer werden will? Ballett sollte verboten werden. Das kommt drauf an. Das ist einfach nur Folter. Ich hab Ballett getanzt und ich hab's geliebt. Es hat wehgetan und es war scheiße zeitweise, aber ich hatte eine tolle Lehrerin, die mich ganz liebevoll angeschrien hat. Und ja, aber genau das ist das, was ich mit Ballett verbinde. Und dann, bis die Zehen blutig sind und Dinge machen, die für den Körper weder gesund sind, noch gut. Und das mit den kleinsten Kindern. Und dann wird das aber so romantisiert, dass ganz viele, vor allem 5-jährige Mädchen, sagen, ich will Balletttänzerin werden. Und du denkst nur, nein, willst du nicht. Nee, du willst diese Schmerzen nicht haben. Vielleicht, wenn man ein bisschen zurückgeht in so Filme von 1920, nicht, vielleicht ein bisschen früher, wo Balletttänzer zu sehen sind, Balletttänzerinnen. Da sieht man, dass die Technik noch nicht so weit war. Und da sieht man aber auch, dass das nicht ganz so schmerzhaft ist wie heute. Und es ist interessant, wo haben wir uns lang manövriert, ne? Wohin sind wir gegangen? Wir haben uns immer weiter gepeitscht und weiter gepeitscht. Und das ist wie bei jedem Extremsport. Ja. Ne? Du versuchst immer noch was draufzulegen. Und das ist halt endlich eigentlich. Der Körper kann das nicht bis ins Endliche treiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen, was du gerade gesagt hast mit dem Extremsport. Und das, um mein Urteil gerade zu entschärfen, wir finden das in so ziemlich jedem Sport wieder, wenn es in den professionellen Bereich geht, ist es fucking ungesund. Mhm. Wenn du ein professioneller Footballspieler bist, machst du nichts Gutes für deinen Körper. Ja. Wenn du ein professioneller Tennisspieler bist, machst du nichts Gutes für deinen Körper. Wenn du ein professioneller Boxer bist, machst du nichts Gutes für deinen Körper. Die Schwimmer sind, glaube ich, fein raus. Aber ansonsten ist es wirklich, also das ist halt einfach, Profisport ist halt vor allem Qual und du machst deinen Körper kaputt und deswegen sind die wirklichen Spitzensportler, die das so krass professionell gemacht haben, alle mit 40 Frührentner. Ja, also es ist bei Ballett auch so, ne? Du musst dir bei Zeiten so mit Mitte 30 überlegen, ob du dann vielleicht einfach Choreograf oder Choreografin wirst, statt die ganze Zeit das selber noch zu machen. Also natürlich, viele tanzen auch noch lang und so, aber eben in der Intensität und so. Ich habe eine gute Freundin, mit der war ich auf der Ballettschule und die war wirklich auf dem Ballettteil und ich war auf der Artistenschule und ist in die Schweiz gezogen und so und ich habe immer noch Kontakt mit ihr und sie tanzt auch immer noch, sie choreografiert aber auch und so und das ist einfach wahnsinnig krass, aber du weißt auch nicht, was du anderes machen sollst. Du hast das dein Leben lang gemacht, was sollst du anderes machen, außer dich dann weiter im Training fit zu halten irgendwie und das weiterzumachen und du liebst es ja auch, aber der Körper sagt natürlich irgendwann, jetzt geht's aber auch nicht mehr. Ballett ist wirklich schön. Also wenn du siehst, was Körper machen können, zu was Körper in der Lage sind, vor allem wenn ich das so als der Körper, der ich bin, sage, das ist schon beeindruckend. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir bei Billy Elliot sehr wenig das Ergebnis sehen. Ich glaube, ich würde Billy gerne, wer auch immer den erwachsenen Billy dann nachher spielt, gerne einmal sehen, wie er den Schwan richtig tanzt. Hätte ich schön gefunden. Ja. Aber Billy Elliot, klar, das Ballettding ist das Wichtige, das Wesentliche. Aber Gott sei Dank wird ja gezeigt, dass der Tanz für ihn weitreichender ist. Genau. Er liebt es zu tanzen. Ja. Egal ob Ballett, egal ob Rock'n'Roll, egal ob sonst irgendwas. Er hat keine Ahnung davon, aber er hat so eine Natürlichkeit drin. Und kaufen wir der Sandra Wilkinson das ab, dass sie ihn zweimal in ihren Stunden sieht und sagt, ey, du hast so viel Talent, dass ich dich in der Schule anmelden will? Ist das ein bisschen too much? Ist das ein bisschen unglaubwürdig? Es ist ja nicht ganz so. Das, was sie sieht, ist, da ist ein Junge. Ich habe nur Mädchen. Und der will tatsächlich irgendwie was. Und so vom Typ her, man sieht das ja vom Typ her. Und das, was sie auch sagte, was die Schule machen würde. Die Schule bringt dir den Scheiß bei. Was die Schule sehen muss, ist deine Leidenschaft, deine Art, dich zu bewegen, dein Talent sieht man nicht darin, ob du das alles schon kannst. Ja. Ne, Talent sieht man woanders. Und überhaupt, was ist Talent und so weiter, das ist eine ganz andere, völlig andere Frage. Aber so dieses Gefühl von, okay, der passt hier gut rein und der würde das auch durchziehen und der will das auch. Und der verbindet damit ein Gefühl, dass ihm genug Leidenschaft gibt, auch durch die tiefen Punkte durchzukommen. Ja. Das ist es im Grunde. Ja, weil es geht tatsächlich extrem schnell. Ne? Er ist einmal bei ihrer Stunde so halb dabei und dann sagt sie am Schluss, du schuldest mir 50 Pence. Ja, das finde ich super. Tolle Szene. Und dann ist er noch einmal, zweimal dabei und dann sagt sie schon, ich denke drüber nach, dich an dieser Schule anzumelden, die ja ziemlich renommiert ist, was schon ziemlich krass ist. Ja, aber es ist filmische Übertreibung. Ja. Genau. Übrigens, möchtest du Tee? Oder? Sehr gerne, bitte. Wir haben noch überhaupt gar keinen Tee getrunken. Schrecklich. Ja. Wollen wir von der Lehrerin dann weitergehen in die Geschichte oder haben wir noch irgendwelche Figuren, die wir noch nicht genau behandelt haben? Toni. Unser Arbeiterkämpfer, der nachts mit dem Hammer losziehen will und vom Vater gestoppt wird. Der am ehesten für die wirklich radikale Seite des Arbeiterkampfs steht. Ja. Und der sehr ein teils angespanntes Verhältnis zu seinem Bruder hat, wahrscheinlich auch, weil er ihn einfach größtenteils überhaupt nicht versteht. Ja, aber das ist auch ein Geschwisterding, oder? Ich meine, er lebt da, hat eine ganz andere Phase und in dem Alter hat man auch so eine egoistische Phase, in der es wirklich um das geht, was man da gerade, wofür man kämpft. Und dann hat das da keinen Raum, ne? Ja. Das finde ich auch okay und das finde ich auch total gut dargestellt, muss ich sagen. Und auch dann am Ende, wenn er ihn verabschiedet im Bus, das ist ja total süß. Ja. Man sieht das ja dann. Man sieht das ja immer ein kleines bisschen aufblitzen, was für eine Beziehung die miteinander haben sollen. Aber das ist der einzige wirkliche Moment, den sie, wo wir irgendwie mal ein bisschen die Gefühlswelt von ihm jenseits von ich will reiche Menschen anzünden sehen. Ich will reiche Menschen. Toni ist vor allem wütend. Der trägt ja, natürlich. Während Billys Vater irgendwie ständig schwankt zwischen Lethargie, Angespanntheit, Wut und Verzweiflung, ja, ist Tony eigentlich jemand, der die ganze Zeit diese Arbeiterkampfwut in sich trägt. Ja, ja, ja. Und Tony ist der, der Leute dumm anmacht, weil sie Streikbrecher sind, mhm, und der auch bereit wäre, sich dafür zu prügeln. Und Tony ist der, der sich mit 10 Polizisten prügelt und dann von den Polizisten wegrennen muss, weil sie es alle auf ihn abgesehen haben. Was eine schöne Szene ist, weil er durch jedes Haus durchrennt. Ja, was nochmal geil zeigt, wie diese Struktur ist, auch ganz banal diese Baustruktur von diesen Siedlungen. Und die Struktur der Gesellschaft, ne? Er die kommt kennen ja durch, ihn alle. Die kennen ihn alle, der kommt durch jedes Haus durch, grüßt schön und dann sage ich, ja, hier, geh mal da lang. Das ist total super. Ja, Tony, auf jeden Fall ein Charakter, der vielleicht ein bisschen wenig gezeigt wird, aber der vor allem für diese wütende Seite des Arbeiterkampfes steht. Und dann ist mir jetzt wieder aufgefallen, der Film ist kurzweilig. Ja, ja, ja, total. Der geht so schnell vorbei. Ja, der hat es auch einfach sehr dicht erzählt. Weil wir auch die ganze Zeit, weil ganz viel wird parallel erzählt, ne? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes haben wir diese Montagen, Arbeiterkampf, Tanz. Ja. Wird es zu viel ab einem gewissen Punkt? Nein. Ich finde es super. Ich finde, es fängt super an mit so kleinen Sachen wie, dass Billy mit der Tochter von der Lehrerin, ich habe ihren Namen jetzt schon wieder vergessen, vorbei da langläuft und sie hat den Stock in der Hand und ratscht an der Wand entlang. Und dann plötzlich ist da keine Wand mehr, sondern die Wand von Polizisten mit ihren Schilden da. Und sie verzieht keine Miene und geht da einfach weiter und macht dabei klonk, klonk, klonk, klonk, klonk an den Dingern entlang. Und dann kommt wieder die nächste Wand und dann geht's weiter. Ich finde das so geil. Ein so tolles Bild. Ja. So ein Kommentar, auch auf diese Alltäglichkeit, die das inzwischen hat. Ja. Wahnsinn. Was wirklich schön ist in diesem Kontrast, das finde ich, die sind die stärksten Momente, wo das montiert wird, wenn wir sehen, das ist die Perspektive von Billy und alles ist irgendwie für ihn Tanz. Also wenn wir zum Beispiel haben seine Tanzmontage mit zusammen, wenn er trainiert, zusammen mit Sentra, und wir hören We Love to Boogie und wir sehen, wie er tanzt und parallel sehen wir, wie sein Vater sich die Zähne putzt und seine Morgenroutine durchzieht. Ja. Noch krasser, wenn sie den Schwanensee hören und sie sind auf dieser Fähre. Ja. Und dann haben wir den Kran, der sich so ein bisschen bewegt, die Brücke, die sich so ein bisschen bewegt, das Schiff, das sich so ein bisschen bewegt. Ja. Und du bist in diesem Moment, in diesem, krass, alles ist Tanz. Und das ist Billys Wahrnehmung. Choreografie. Irgendwie eine Choreografie von Menschen, von Dingen. Ja. Und vielleicht macht das ein, zwei Mal dann zu viel, weil der Film erzählt uns das sehr ausgiebig. Dann zu London Calling, zu Torn Called Malice. Es wird immer, alles wird mit Tanz unterlegt. Ich bin mit jeder Szene damit einverstanden, wirklich. Und auch in der Summe. Ich finde es großartig. Am besten finde ich tatsächlich die Szene, wo er so überfordert ist von der Familie, die auf ihn einredet. Ja. Und er dann sich die Ohren zuhält und der Schnitt in seine Innenwelt quasi, wie er gegen diese Wand tanzt und läuft und dann in diesem Klo, in diesem engen da tanzt. Ja. Und es ist so eine geile Choreografie und so eine gute Energie. Ich liebe diese Szene sehr. Das ist der Jam und ich finde es großartig, dass der Film nicht nur auf die klassische Ballettmusik setzt, wo es um Balletttanz geht, sondern ganz viel diesen Rock und in dem Fall auch diesen Punk der 70er und 80er Jahre mit drin hat. Und es passt natürlich auch so gut, diese Zerrissenheit und diese innere Wut und wie er die rauslässt und wirklich gegen Mauern tritt und ähnliches, das ist schon ziemlich stark. Das ist die Energie. Und er, muss ich sagen, tanzt ein bisschen zu viel in Steppstritten. Mhm. Er kann Stepptanz. Ja. Und ich sehe ihn niemals üben. Ich sehe nur, dass er es macht und er macht es verdammt gut dafür, dass er nie übt. It's a fucking musical. Ja, okay. Er tanzt, es gibt diese Tänze, die aus der Story so ein bisschen rausgerissen sind und fast so was Surreales haben. Sein Drumtanzen, Tänzeln beim Boxen finde ich auch. Mhm. Das ist, würde er das wirklich machen? Das ist irgendwie so dazwischen. Das könnte auch einfach seine innere Wahrnehmung sein und total, eine Choreografie drückt jetzt aus, wie er sich fühlt. Ist einfach seine Welt, genau. Und das passiert halt auch, wenn er über die Straßen tanzt, so zwischen Rennen und zwischen Tanzen. Ja, total. Ah, es ist total schön. Die 80er waren ja auch, wir waren jetzt vorhin bei den Homophobie und so weiter, das habe ich gar nicht richtig untergebracht, aber ich hatte so das Gefühl, dass nicht nur Homophobie der Erwachsenen, die da sagen, um Gottes Willen, du kannst ja kein Tütü anziehen und dann irgendwie in der Gegend rum, das ist viel zu weibisch und überhaupt. Es ist ja auch die AIDS-Krise, ne? Ja. Und dann hört man überall, dass AIDS und Tod hier, Tod da und Krankheit und Verderben. Und dann hört man das immer im Zusammenhang mit Homosexualität. Ja. Und dann siehst du das und denkst dir, ich will meinen Sohn beschützen, ich will nicht, dass der schwul ist. Ja. Es ist krass, dass der Vater es nicht thematisieren kann, ne? Er kriegt das nicht hin. Ich finde es total krass. Billy fragt, ja, was meinst du denn? Sag's ja, doch mal. Genau. Und der Vater sagt die ganze Zeit, du weißt genau, was ich meine. Ja. Und, aber er schafft es nicht, das auszusprechen, dass er schwul sein könnte. Und dann sagt, muss Billy sagen, ey, Papa, nur weil ich tanze, heißt das noch lange nicht, dass ich schwul bin. Ja. Es ist super krass. Eine gute, sehr, sehr gute gut geschriebene Szene, finde ich. Ja, weil es einfach diese Anspannung in sich trägt. Und das ist natürlich so ein generelles Thema einfach, das der Film groß aufmacht, ist diese Toleranz gegenüber allem, was halt irgendwie außerhalb des Rahmens stattfindet. Ja. Und der Rahmen in so einer Mining-Siedlung ist nun mal sehr eng. Und da fällt sowas wie die Homosexualität von Michael auf, genauso wie das Tanzen wollen von Billy oder einfach das so ein bisschen skurril sein von Debbie. Das fällt direkt auf. Und du giltst so schnell irgendwie als verrückt. Und was wirklich eine Stärke von dem Film ist, dass er es schafft zu zeigen, wie diese Vorurteile, wie diese Spießigkeit, dieser Konservatismus auch überwunden werden können. Weil das passiert so nach und nach, ne? Ja. Es geht ja, also jetzt der Konservatismus der Minenarbeiter kommt ja vor allem, glaube ich, aus einem Angstmoment, den Job zu verlieren und dem Angstmoment etwas zu verraten, wofür sie jahrelang gekämpft haben und so, ne? Also es ist auch eine Frage der Identitätspolitik, ne? Auf jeden Fall. Angst spielt bei der Entstehung von Hass eine ganz große Rolle. Und das finde ich toll, dass diese Identitätsfindung oder Wahrung eben auch bei Billy dann die Rolle spielt und auch bedeutet, dass dann das ganze Dorf es schafft, sich hinter ihn zu stellen und zu sagen, wir sammeln Geld, dass du nach London kannst. Ist das nicht geil? Es ist so geil. Dass diese Solidarität weitergeht als die Arbeitersolidarität. Vor allem, weil das damit zu tun hat, dass man eben weiß, es geht hier um Identität. Es geht um Identitätsfindung. Und wir haben eine bestimmte Identität, die versuchen wir zu verteidigen. Und wir wollen, dass du es besser hast, dass du eine hast, mit der du glücklich sein kannst. George, sein Boxtrainer. Es ist so toll. Der die ganze Zeit zur Sau gemacht hat. Ja. Der bringt Geld. Ja. Es ist so schön. Und der Vater verkauft den Schmuck der Mutter. Ja. Und es sind so Momente, wo man auch wieder da sitzt und den Tränen nahe ist, weil man so gerührt ist von der Solidarität dieses Dorfes, dieser Leute. Ja. Und ganz wichtig auch, ne, dass der Film erzählt, dass Leute, die haben diesen Konservatismus drin, die haben diese Angst drin und die Wut, die sich daraus entwickelt, das sind aber gute Menschen. Die haben ihr Herz am rechten Fleck. Die wollen füreinander da sein. Genau. Wenn es hart auf hart kommt, stehen sie auch füreinander ein. Ja. Mir fällt nochmal auf, wir haben es vorhin auch bei dem Boxen nicht so richtig. Dieses Boxen ist ja auch eine Frage dessen, dass man. Es geht nicht nur darum, dass man eine Tradition im Boxen hat oder dass es besonders männlich ist, sondern es geht auch darum, und das ist ja heute auch so, wenn man zu Kampfsport geht oder sowas, dass man energielos wird, dass man eine Unzufriedenheit irgendwo reinstecken kann, ohne kriminell zu werden. Und dass es ein bisschen traurig ist, dass eine Gesellschaft entstanden ist, die eine Tradition daraus gemacht hat, Frust woanders reinstecken zu müssen, als dorthin, wo sie eigentlich nämlich hingehört, in den Frust gegen Sachen, die nicht funktionieren vom Staat oder sowas. Vielleicht ist das auch zu übertrieben jetzt überlegt, aber ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, dass ein Mechanismus ist, der versucht, etwas aufzufangen, was vielleicht woanders aufgefangen werden sollte. Aber sie versuchen, der Jugend gleich ein Mittel zu geben, in die Hand zu geben. Du wirst in deinem Leben sehr frustriert sein, hier hast du ein Mittel dagegen. Weißt du? Naja, wir sehen ja, was draus wird, wenn man den Frust woanders rauslässt, weil Toni wird von der Polizei übel zusammengeprügelt. Der hätte auch sterben können dabei. Das stimmt, ja. Wir sehen sehr viel Blut in dieser Szene. Und also es spricht ja nichts dagegen, Energien, die man hat, negative Energien, positive Energien rauszulassen. Ja, klar. Und Billys Tanzen ist ja auch so eine Art Kompensation. Also wir sehen, wenn wir was lernen in diesem Film, dass Tanzen dabei genauso gut funktioniert wie Boxen, um Wut rauszulassen und loszuwerden. Ja. Ich liebe diese einen Moment, wo Fred Astaire dazwischen geschnitten wird. Weil das wirklich so einen Hoffnungsmoment macht, ne? So einen schönen, das ist es, wo uns hingeht. Und dann auch Fred Astaire als Stepptänzer eben, ne? Und Billy macht eben sehr viele Steppschritte. Wie realistisch hast du diesen Bewerbungsprozess empfunden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so einen Bewerbungsprozess noch nie gemacht. Ja. Aber ich gehe davon aus, also ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass es erstmal so eine Pflichtsache gibt, dass sie sagen, okay, mach jetzt hier mal diese Schritte. Und dann so eine Kür, wo sie sagen, ey, du hast was vorbereitet, tanz mal, was du vorbereitet hast. Ja, absolut. Ja. Und dass sie ihn fragen, was macht Tanzen mit dir, finde ich auch total nachvollziehbar. Aber ist natürlich hier sehr emotional reingeschnitten, so, total. Dass die Lehrerin ganz am Schluss noch drauf kommt, Moment, eine Frage hätte ich noch, ganz wichtig, sag mal. wahrscheinlich würde das eher während des Prozesses kommen. Ja, natürlich, klar. Und ich gehe davon aus, dass in der britischen Gesellschaft der 80er Jahre nach dem Zwischenfall in der Umkleide, dass er nicht genommen werden würde. Ja, denke ich auch. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, das funktioniert nicht so gut. Er schlägt einen anderen Jungen, der ihn tatsächlich eigentlich aufmuntern will. Ja. Was aber auch damit zusammenhängt, dass er am Anfang diese Umkleide kommt und feststellt, dass er überhaupt keinen Bezug zu den anderen Jungs hat, die erzählen, dass sie zum 5., 6. Mal da sind. Mhm. Und wenn sie nicht genommen werden, dann geht's halt wieder nach Hause aufs Schloss und auf die andere Privatschule, auf der sie sind. Mhm. Und er ist da wirklich der krasse Außenseiter, was hart ist, ne? Mhm. Er kommt aus einem Milieu, in dem er der Außenseiter war. Jetzt kommt er in ein Milieu, wo er denken könnte, dass er nicht mehr der Außenseiter ist. Ja. Da ist er es auch. Ja. Und das ist auch vielleicht für eine Perspektive als Junge mit proletarischem Hintergrund und so eine Laufbahn einschlagen, du wirst immer der Außenseiter sein, du wirst es immer hart haben und du wirst immer ganz viele haben, die auf dich herabblicken und sagen, du gehörst nicht zu uns. Der Stallgeruch ist einfach zu stark. Ja. Und da hat mich der Film auch ganz stark. Ich bin ja nur auf der Artistenschule gewesen auch. Und die Artistenschule hatte auch wahnsinnig, wahnsinnig viele Bewerber. Für mich war das absoluter Glücksfall, dass ich das geschafft habe. Ja. Und ich habe genau das durchgemacht, was er gemacht hat. Ich bin dahin gefahren aus Leipzig nach Berlin. Das ist nochmal eine andere Nummer als aus Durham nach London. Ich war schon 9., 10. Klasse. Wie alt ist man da? 16. Ich glaube, ich war schon 16, weil ich eine übersprungen habe. Eine nochmal gemacht habe. Fast. Okay. Das Gegenteil davon. Übersprungen. Sagen wir übersprungen. Ich war so gut, dass ich eine Klasse zurück übersprungen habe. Okay, du warst 15, 16. Mit 16, glaube ich, habe ich dort angefangen. Und von der Schule aus haben wir dann auch diesen Film gesehen. Von der Artistenschule aus. Von der Ballettschule aus. Die Artistenschule ist angegliedert worden nach der Wende an die Ballettschule, um finanziell zu sparen, ne? Um das irgendwie zusammenzukriegen. Und ich hatte damals bei der Prüfung genau das, ne? Er hat gesagt, mach mal einen Liegestütz, häng dich mal hier an das Trapez ran und zieh dich hoch. Mach mal das. Ich war super schlecht in dem, was sie mir gesagt haben, was ich machen sollte. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich krieg das auf gar keinen Fall. Und dann haben sie gesagt, und jetzt mach mal, was du vorbereitet hast. Und ich habe natürlich was vorbereitet, ne? Wie man das so macht. Und ich habe schon wahnsinnig viel jongliert vorher. Gilt man als Jongleur, nicht unbedingt als Artist. Die Welt braucht keine Jongleure. Genau das. Das heißt, ich hatte auch den Außenseiterstatus. Ja. Aber das Krasse war, ich glaube mich zu erinnern, dass der Chef der Artistenschule nach der Aufnahmeprüfung direkt mit uns im Hof stand und gesagt hat, du, ihr bleibt, die anderen können gehen. Au. Und dann wusste ich schon, dass ich dabei bin. Krass. Also ich habe den Brief so in der Form, glaube ich, nicht bekommen. Ich erinnere mich an andere Briefe, aber ich glaube, die Bestätigung hatte ich schon damals. Wow, okay. Und das war wirklich, das war ein krasser Aufnahmemoment, weil ich auch mitbekommen habe, weil die haben auch über 2000 Bewerbungen gehabt. Ja, wie bist du denn da dran gekommen? Also hat sich bei dir die Idee entwickelt, ich will auf eine Artistenschule gehen? Naja, also es gab ja nun den Moment, den wir jetzt gerade festgestellt haben, dass ich eine Klasse nicht so gut war und deswegen nicht. Meine Lehrerin ist damals zu mir gekommen und hat gesagt, du, Schule ist irgendwie nichts für dich, oder? Vielleicht musst du dir ein anderes Konzept überlegen. Das war lustig. Und dann habe ich mit meinen Eltern darüber geredet und die haben sich dann natürlich auch Gedanken gemacht. Und in meiner Welt als junger Mensch habe ich natürlich nicht gesehen, was alle anderen drumherum rotiert sind und gesagt haben, wir müssen was machen. Ich recherchiere jetzt diese Schule in Berlin. Ich hatte mehr das Gefühl, ja, dann gehe ich doch auf diese Schule da in Berlin. Und alle anderen haben wahrscheinlich die ganze Arbeit drumherum gemacht. Ja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es war ja schon so eine Entscheidung. Du wusstest ja, das ist eine Artistenschule und ich muss mich darauf vorbereiten. Genau. Ich habe da eine Prüfung und so auch Nervosität. Aber es war auch die Flucht aus dem Schulsystem, das mir wirklich nicht zugesagt. Ich hätte große Probleme in der Schule, muss man sagen. Okay. Nicht einfach nur wegen der Noten, sondern einfach auch das System an sich. Ich habe so viele Sachen gemacht in meiner Freizeit. Theater spielen, jongliert, gezaubert. Ich habe wahnsinnig viele Hobbys gehabt und ich habe immer gedacht, ich mache doch schon so viel, soll ich denn jetzt noch für die Schule was machen? Ja. Also, mein Leben ist doch voll, was soll denn das? Was erwartet ihr von mir? Ja. Und dann Schule auch noch als System, das sehr hierarchisch aufgeteilt ist, das war für mich also völlig absurd. Ich habe es nicht gerafft, was das soll. Warst du damals gut in Sport? Wahrscheinlich, ne? Gar nicht so sehr. Gar nicht so sehr. Ich war so im Mittelfeld. Weil die Mannschaftssportarten und Ballsportarten das Problem waren? Oder? Nee, auch tatsächlich so klassische Sachen, die mich vom Artistendasein hätten abhalten können, potenziell. Ich war nicht unbedingt derjenige, der jetzt mit Bodenturnen so viel anfangen konnte. Ach echt? Es hat sich erst dann entwickelt, nachdem ich auf die Artistenschule gekommen Krass, bin. Krass, okay. Ich war halt im Jonglieren. Ich habe ja halt feinmotorisch und so doch recht viel gemacht. Deswegen auch das Zaubern und das Jonglieren. Und hast du mit Bällen jongliert bei der Aufnahmeprüfung? Oder? Genau. Und ich konnte schon 5 Bälle jonglieren. Und ich glaube, das war das, was sie auch überzeugt hat, dass ich schon recht weit war. Ja. Naja, Billy war vor allem hier sehr überzeugend, weil er viel Energie hatte, glaube ich. Ja, und weil das, was er sagt zum Tanzen, was es mit ihm macht, wirklich toll ist. Und auch wie es so nach und nach rauskommt, man merkt, dass hat er sich nicht so zurechtgelegt, sondern seine erste Antwort ist, keine Ahnung. Ja. Und dann fängt er an und zu erzählen und irgendwie kommt dann diese Elektrizitätsmetapher rein. Ja, ja. Und die ist natürlich geil. Und die ist natürlich auch überzeugend. Wenn mir jemand das sagt, dann sage ich auch, ja klar, hier, bitte. Ja, absolut. Und das habe ich tatsächlich auch in der damaligen Zeit sehr stark präsent gehabt. Das hat mich sehr abgeholt, als ich damals den Film gesehen habe, weil dieses Thema, warum mache ich das überhaupt? Was habe ich davon? Warum quäle ich mich die ganze Zeit hier damit? Das ist ein großes Thema gewesen und deswegen hat das sehr viel Resonanz bei uns gehabt. Ja. Der Film hat ja jetzt 2 Enden im Prinzip. Er hat zum einen das Happy End für Billy, spätestens im Epilog, wenn er den Schwanensee tanzen darf, als Schwan, als Hauptrolle. Mhm. Aber der Film hat natürlich auch dieses wirklich tragische Ende. Der Arbeiterkampf ist vorbei. Ja. Der Arbeiterkampf ist verloren. Ja. Und dann haben wir dieses, nachdem die rührselige Verabschiedung von Billy war, wo er sich nochmal von Sandra verabschiedet, wo Tony nochmal sagt, I miss you, haben wir diese letzte Szene, wo die Arbeiter nach dem Streik wieder runterfahren und sie stehen da wie in einem fucking Gefängnis, wenn sich die Gitter vom Fahrstuhl, der sie runter in die Mine führt, schließen. Und sie haben keine Masken auf oder sowas? Nee. Über die Zustände der Arbeiter und über die Arbeitssicherheit braucht man gar nicht, also das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja. Aber es ist vor allem, ich fand dieses Bild so krass deprimierend, weil sie wirklich da stehen wie Gefangene und jetzt schließen sich die Gitter und wir wissen, das ist jetzt noch eine Zeit lang eure Lebensrealität, die euch nicht irgendwie reich machen wird oder so. Mhm. Und danach seid ihr arbeitslos und es gibt überhaupt keine Perspektive. Es ist das oder es ist das auf der Straße sitzen. Genau. Reicht der Epilog, um dieses wirklich Deprimierende in diesem Moment rauszunehmen, wegzudenken? Nein, das reicht nicht aus. Aber wir werden wenigstens abgelenkt, ne? Wir haben ja Billy vor uns und sagen uns, okay, der wurde wirklich was und der hat wirklich auch ein tolles Engagement. Ja. Ne? Vor allem, wenn man sich anguckt, was sie da übertreiben mit Billy, in so und so vielen Minuten ist dann Auftritt, hier und so und da, hier hast du noch. Und er ist ja wie ein Boxer im Grunde, ne? Er hat ja tatsächlich dann dieses Handtuch und macht so seine Gymnastik, um sich aufzuwärmen und so weiter. Wie ein Boxer. Ich find's total geil, dass sie ihn da so ein bisschen wie den Boxer inszenieren. Wikipedia hat mir verraten, dass Matthew Bourne offensichtlich irgendwann in den 80ern eine Version des Schwanensees gemacht hat. Ja, die genau. Ganz wichtig war für die Entwicklung des postmodernen Balletts, weil er die Schwäne von Männern mit Männern besetzt hat. Genau, genau. Und dass offensichtlich das, was wir hier von Billy sehen, dass das genau dieses Ding ist, dass hier Billy spielt nicht den Prinzen, Billy spielt den Schwan. Ja, und das ist natürlich nicht wie im Original, aber es ist eine ganz tolle Interpretation, die wir nicht sehen. Ne? Der blendet ja ab dann an der Stelle. Aber ich will es unbedingt sehen, muss ich sagen. Nach dem Film denke ich mir, Mann, warum? Ich will unbedingt sehen, wie das aussieht, wie cool das ist. Ich habe gerade 80er gesagt, 95, 90er war das, dass Matthew Bourne den Schwanensee umgesetzt hat. Ich habe auch aus Podcasts von Leuten gehört, die das gesehen haben und die es ganz großartig fanden und die gesagt haben, es ist fast besser als das Original. Ja, es gibt ja keinen Original-Schwanensee. Ich meine, es gibt eine Vorlage von Tchaikovsky. Aber das, was gemeinhin gemacht wurde. Aber Schwanensee ist eine Geschichte, die grundsätzlich schon so mit der Queer-Culture angedockt hat, schon immer, ne? Weil es auch diese Themen hat, so Identität und Erfüllung und dann natürlich noch diese Melodramatik, die ganz gut passt zu Teilen der Queer-Culture. Ja. Ja. Ja. Und kein Happy End und so. Und kein Happy End. Aber Ballett darf auch kein Happy End haben. Wie war das bei diesem klassischen Bugs Bunny Cartoon, wo er sagt, ey, was habt ihr erwartet, das ist eine Oper, es gibt kein Happy End, nachdem er von Emma erschossen wurde. Ach schön. Was war das noch? Das war eine Wagner-Oper, glaube ich. Bugs Bunny und Emma Fudd spielen eine Wagner-Oper und das typische Bugs Bunny ärgert ihn die ganze Zeit und man wartet eigentlich schon auf diesen Höhepunkt, wo dann am Schluss Bugs Bunny ihn immer wieder ärgert, aber in diesem Fall wird er erschossen. Ah. Und dann hat Emma Fudd den toten Bugs Bunny über der Schulter und dann guckt Bugs Bunny aber noch einmal zum Publikum und sagt, ey Leute, was habt ihr erwartet? Das ist eine Oper. Die muss scheiße ausgehen. Schön. Ich habe dieses Ballettding leider ein kleines bisschen zu oft kommentiert, als ich es geguckt habe. mit meiner Freundin. Wir haben da gesessen und ich habe immer mal wieder gesagt, Ellenbogen, Ellenbogen hoch, Ellenbogen. Und nein, auswärts, auswärts, schön aus. Schrecklich. weil ich das halt so eingeimpft bekommen habe über Jahre auf der Ballettschule und ich dann alles gesehen habe und gedacht habe, nein, so. Und ich kenne dieses scheiß Gefühl, wenn die Lehrerin da sagt, hold, und das tut so weh und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Oh, so zurückteleportiert, das ist krass. Wollen wir einmal festhalten, bevor wir in unsere Top 3 gehen. Zum einen, dass dieser Film 3 Oscar-Nominierungen hatte, nichts gewonnen hat. Oh. Beste Regie, beste Nebenrolle für Julie Walters und bestes Originaldrehbuch für Lee Hall und beste Regie für Stephen Daldry. Sie haben verloren gegen Steven Soderbergh, der für Traffic den Oscar gekriegt hat, gegen Cameron Crowe, der für Almost Famous den Drehbuch-Oscar gekriegt hat und gegen Marcia Gay Harden, die in Pollock gespielt hat. Wollen wir auch noch, bevor wir uns in die Top 3 fliehen, festhalten, dass Stephen Daldry, der Regisseur, mit The Hours und Der Vorleser zwei sehr spannende Filme gemacht hat in den 2000ern, die auch sehr identitätspolitische Themen haben. Zum einen Virginia Woolfs Geschichte, zum anderen diese Liebesgeschichte nach dem Nationalsozialismus. Und dass der Kameramann Brian Tufano ganz tolle Sachen gedreht hat mit Trainspotting und Lebe lieber ungewöhnlich. Und dass Lee Hall vor allem eine wichtige Drehbuch-Credit noch hat für Cats aus dem Jahr 2019. Fuck. Oh, das tut mir leid. Oh, warum habe ich das nicht? Wir haben den noch furchtbar auseinandergenommen. Cats, warum ist mir das haben nicht wir ziemlich hart. Wir haben und wir haben, ich glaube, wir haben sogar noch versucht, irgendwie wir wollten nicht zu unoriginell sein. Ja, ja. Weil, ich meine, so es war, als wir über Cats gesprochen haben, war es quasi ein Hobbysport unter Kulturschaffenden, Kulturrezipienten, über Cats so richtig herzuziehen. Ja. Und wir haben drauf geguckt und haben gesagt, so schlimm kann es doch nicht sein. Und es war so schlimm. Wir kamen raus und es war. Kam einfach leider nicht. Wir konnten es nicht besser reden, als es war. Und ich dachte nur so, Lee, why? Ja. Wie kann sowas passieren, nachdem man dieses Drehbuch geschrieben hat, dieses Drehbuch zu schreiben? Naja. Top 3. Jingle. Unsere Top 3. Top 3. Wir haben eine Top 3 mit dem Titel. Mann, lass doch das Kind machen, was es möchte. Ja, wunderbar. Ich hab ein bisschen Schwierigkeiten gehabt sogar. Weiß gar nicht warum. Weil das war dein Vorschlag. Ja, es ging dann darum, dass man ja nicht nur einfach Kinder in Hauptrollen haben will, die dann irgendwas machen, sondern die irgendwie, die was wollen und andere hindern sie daran oder es ist schwierig und es ist problematisch oder was auch immer. Selbstfindung von Kindern. Ja, Selbstfindung vielleicht, solche Sachen. Du musst anfangen. Mein Platz 3 von Jodie Foster, ihr Regiedebüt. Das Wunderkind Tate aus dem Jahr 1991. Ja. Ganz großartiges Drama mit sehr vielen Klischees über Hochbegabung. Im Mittelpunkt steht ein hochbegabtes Kind, das zwischen der Mutter, gespielt von Jodie Foster selbst, und einer Psychologin, gespielt von Diane Wiest, hin und her gerissen ist. Ja. Und die zerren so beide an dem Kind und das Kind versucht irgendwie dabei, sich selbst zu finden. Zum einen mit seiner Hochbegabung umzugehen, zum anderen aber auch den Kontakt zur Mutter nicht zu verlieren, weil die ein unfassbar enges Verhältnis haben. Wirklich toller Film. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, wurde auch damals von der Kritik gar nicht so sehr gelobt, aber ich finde, Jodie Foster ist halt so eine geile Regisseurin. Und das ist wirklich ein guter Film und vielleicht ein Film, der sich lohnt, mal wiederentdeckt zu werden. Ich habe auf Platz 3, weil wir haben ihn schon ein paar Mal genannt in so Listen und ich kann ihn nicht weglassen, es funktioniert einfach nicht. Little Miss Sunshine. Sie ist so, sie will diese Beauty-Pageant machen und sie hat gar keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Die wollen sie alle unterstützen und sagen, ja komm, lass doch das Kind doch einfach machen, was es möchte. Das Geile ist, dieser Film zeigt einfach mal eine komplett supportive Familie. Ja, es ist großartig. Und die Familie ist sonst sehr chaotisch und sehr seltsam, aber sie ist voll supportive und es ist super. Und sie trainiert mit ihrem Opa, der stirbt irgendwann während des Films und am Schluss tanzt sie das, was ihr Opa ihr gezeigt hat und es ist einfach mal ein Lapdance. Es ist wirklich hart und es ist sehr schön zu sehen, wie den Snobs im Publikum die Kinnlade runterfällt. Ja. Und dann tanzt die ganze Familie auch noch mit. Und noch einmal haben wir diesen Zusammenhaltsmoment. Toller Film. Ganz toller Total Film. Total schön. Mein Platz 2. Sassis dans le Métro von Louis Malle aus dem Jahr 1960. Lass das Kind doch einfach durch Paris rennen und für Chaos sorgen. Es ist ein toller Film. Ich habe ihn nicht in die Liste gepackt, weil... Wo sind die Widerstände? Das geht einfach drauf los. Sie wird von Polizisten gejagt. Sie muss sich gegen einen Päderasten verteidigen. Sie hat die ganze Zeit Erwachsene, gegen die sie kämpfen muss. Was für ein toller, irrer, surrealer Slapstick-Film. Ja. Nouvelle Vague, einmal im Hochgeschwindigkeitsrausch, wild durch Paris, toll. Ja, wenn ihr Nouvelle Vague nicht mögt, dieser Film ist großartig. Den könnt ihr gucken. Alle anderen, ich verstehe euch. Ich verstehe, was für Probleme ihr mit der Nouvelle Vague habt. Aber der ist großartig. Auf Platz 2 habe ich noch Time Bandits. Oh, ja. Weil die Familie, also es wird am Anfang echt hart gezeigt, wie die Familie sich gar nicht für ihn interessiert und das alles irgendwie mit diese Plastik auf diesen Sofas und so. Und es ist wirklich, und man denkt sich die ganze Zeit, ja, steht dem Jungen wenigstens nicht im Weg. Ja, und er ist so fantasievoll und sie interessieren sich einen Scheiß dafür. Es ist wirklich hart zu sehen. Und dann hat man natürlich Spaß mit ihm, wie er da in der Gegend rumfährt und mit den Time Bandits da irgendwie welchen Quatsch macht. Aber auch die Time Bandits, da weiß man nicht so richtig, ob die das richtige Umfeld für ihn sind. Aber toller Film. Wir haben auch darüber geredet. Harry Gilliam, der versucht, einen Kinderfilm zu machen und damit grandios scheitert, aber ein Meisterwerk erschafft. Absolut. Mein Platz 1, mein Lieblingsfilm, ich habe ihn schon oft genannt, Magnolia aus dem Jahr 1999. Ja. Ein Junge, der hochbegabt ist und der von seinem Vater mehr oder weniger gezwungen wird. Er wird gezwungen, in einer Quizshow für hochbegabte Kinder aufzutreten. Ja. Und der Vater will das Talent seines Sohnes einfach ausnutzen, um damit Geld zu verdienen. Und er geht so richtig hässlich mit seinem Sohn und sein Sohn will vor allem geliebt werden. Und man denkt die ganze Zeit während des Films, gib ihm das doch, lass ihn doch. Er sucht sich doch, er will nur ein bisschen Nähe, ein bisschen menschliche Wärme. Eben noch ein, zwei honorable Menschen, bevor ich Platz 1 sage. Und zwar Mary Poppins als honorable Mention. Die kommt, um den Kindern irgendwie die Möglichkeit zu geben, auch ihre Fantasie zu bedienen. Flößt sie ihnen nicht Opiate ein? Ja, lass sie doch machen. Mary Poppins ist ein verdammt strenges Kindermädchen. Ja, damals festgestellt, ne? Von wegen, klar, sie kann auch ein bisschen zaubern, aber vor allem ist sie einmal so komplett autoritäre Erziehung. Schwarze Pädagogik. Aber immerhin kann sie mit ihnen in der Gegend rumfliegen und in Comics reinspringen. Das stimmt. Aber trotzdem, die Route liegt bereit. Deswegen ist auch nicht richtig in die Liste gekommen. Und ansonsten noch Club der Toten Dichter, wo es vor allem um den Typen geht, der dieses Theaterkarriere machen will und der sich dann am Ende umbringt, weil sein Vater das nicht gut heißt. Nicht mehr ganz Kind, wahrscheinlich deswegen nicht drin, ne? Das genau, ist Jugendlicher. Ja. Ansonsten am Platz 1 hätte ich jetzt einfach mal Ronja Räubertochter. Ja. Yes. Großartig. Ja. Und ich denke, ja, Leute. Das ist es doch. Lass doch das Kind sein, ihre Sachen machen und die beiden sollen doch ihr Zeug durchziehen, ohne dass die Eltern sagen, du darfst da nicht rüberspringen. Eine der besten Kindergeschichten aller Zeiten. Das Buch ist fantastisch. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Auch eine tolle Verfilmung auch. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich aber auch nicht. Ich habe den Film als Kind geliebt und ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist, weil ich meine, es ist 80er, ne? Und so mit Budget und so. Aber echt, müssen wir den mal gucken. Hat auch eine ganz tolle Anime-Serie gekriegt, irgendwann in den 2000ern, die wirklich gut ist. Schön. Die habe ich mit meinem Sohn zusammen geguckt, die erstaunlich gut war. Schön. Ja, das wäre schon unsere Liste gewesen. Dann gehen wir zurück in unseren Film Billy Elliot. Ja, cool. Das war unsere Top 3. Also ich glaube, Johannes muss noch einmal kurz durch deine Aufzeichnungen scrollen, ob er nicht was vergessen hat, sagt er verzweifelt, das wollte ich noch sagen. Aber wenn wir damit durch sind, dann können wir unser Fazit ziehen. Wir können unser Fazit ziehen. Ich bin schon durch. Fantastisch. Ja, Flo, erzähl mal, bevor ich mich am Ende nochmal, bevor ich alles nochmal lobhuddle. Ein sehr schöner Film. Ein sehr schöner Film, vor allem auch wegen seiner politischen Komponente und dieses Austarieren, dieses Balancieren zwischen diesem identitätspolitischen und dem traditionell linken Arbeiterkampfthema gelingt dem Film wirklich gut, ohne dass er das zu sehr romantisiert und vor allem behält er sich seine Ambivalenz da drin und auch seine Vielschichtigkeit. Und das macht den Film so stark. Wäre es nur die Geschichte von einem Jungen, der tanzen will, der im konservativen Milieu lebt, wäre es ein bisschen wenig. Ja. Wäre es nur die Geschichte von Arbeiterkämpfern im großen Miner-Strike, wäre es auch ein bisschen wenig. Naja, dann wäre es vielleicht Pride. Nee, da gibt es ja auch die Queeren, die dann reinkommen. Ja. so ist das wirklich sehr gelungen. Ein sehr schöner Film und ein Film, ein sehr kurzweiliger Film. Und ich bin froh, dass ich ihn wieder sehen konnte. Ich liebe es, wie kämpferisch dieser Film ist. Ja. Das ist so einer der großen Punkte, warum ich auch voller Energie aus diesem Film rausgehe. Natürlich aufgelöst in Tränen, weil der Vater und so. Aber so viel Kampfgeist da drin steckt, auf allen Ebenen. Für die eigene Existenz, für die eigene Identität, über die Findung der eigenen Identität und Wünsche und Träume. Und das, sowas braucht es einfach wahnsinnig viel und mit einer tollen Kraft gemacht. Ich find's super. Cool. Schön. Dann vielen Dank euch da draußen, dass ihr dabei wart wieder. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns immer, wenn ihr zuhört. Ja, vor allem du da, ja. Thomas, auf dem Sofa. Irgendein Thomas wird schon dabei sein. Stimmt. Ihr seid einfach großartig. Vielen Dank, dass ihr Woche für Woche dabei seid. Wenn ihr wissen wollt, was es nächste Woche gibt, was ihr auch für nächste Woche schauen solltet, ja, bleibt noch kurz dran. Ich werde nämlich Johannes einen Vorschlag unterbreiten. Bin ich schon mal gespannt. Nicht einen Vorschlag. Ich werde ihn dazu zwingen, einen Film zu schauen und euch damit auch. Ansonsten euch... Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns. Wir hören uns. Sei nett zu mir, Plur. Ich bin gespannt, was du mir gibst. Ciao. Ciao. So, Plur, ich habe dir den besten Film gegeben, den wir hätten gucken können jetzt in diesem Moment. Und ich bitte von dir deine Version des besten Films, den wir gucken in dem Moment. Nouvelle Vague. Nein, wir haben doch gerade drüber geredet. Das kann doch nicht sein. Wir hatten den Rebellen der Nouvelle Vague. Wir hatten den Hedonisten der Nouvelle Vague. Ja. Also den Rebellen mit Godard und den Hedonisten mit Mal. Mhm. Und ich würde dir gerne noch den Romantiker zuschmeißen. Den Romantiker? François Truffaut, einer der ganz wichtigen. Er hat das initiale Manifest für die Nouvelle Vague geschrieben. Ja. Und er hat viele tolle Filme gemacht. Und es ist gar nicht so einfach, was zu finden, weil er hat wirklich fantastische Filme gemacht. Ich glaube, ich nehme den großen Klassiker, vielleicht ist es mein Lieblingsfilm von ihm, Jules und Jim aus dem Jahre 1962. Okay. Ein Film über die Unmöglichkeit oder Möglichkeit einer Liebe zu dritt. Mhm. Ein Film über eine Freundschaft und ein Film über eine Liebe und irgendwas dazwischen. Kannst du ihn noch mal ein kleines bisschen, nur für mich, damit ich ein bisschen vorbereitet bin? Sorry, ich habe echt Angst, wenn du mir sowas gibst. Es ist kein surrealer Film. Wenn du zwischen Außer Atem und Zazie dans la Métro einsortieren würdest, ist der noch schlimmer als Außer Atem? Ist er da drüben? Aber Außer Atem schlimm? Ich fand den furchtbar. Hör dir nochmal unsere Episode an. Ja, hör du dir nochmal unsere Episode an. ich würde behaupten, es ist vielleicht das, was von der französischen Nouvelle Vague am nächsten am amerikanischen Liebesfilm ist. Aber das trifft es auch nicht wirklich. Okay. Er hat ganz viele Mechanismen der Nouvelle Vague an Bord, also gerade was so Erzählhaltung betrifft und was Tempo betrifft. Und prätentiöses Hin- und Hergespringe. Ja, definitiv. Okay, na gut. Aber er erzählt eine wirklich spannende Geschichte und erreicht dabei meiner Meinung nach eine psychologische Tiefe, die die meisten Filme aus der Zeit und darüber hinaus vermissen lassen. Okay, große Worte. Sehr große Worte. Wenn ihr wissen wollt, wie Johannes den Film findet, schaltet nächste Woche ein. Schaut euch den Film vorher auch nochmal an, dann könnt ihr mitdenken, während wir drüber reden. Mhm. Bis dahin. Ciao. Hast du den Film gesagt? Titel nochmal? Jules und Jim. Jules Jules und Jim aus dem Jahr 1962. Okay, gut, danke. Bis dann. Ciao.